Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wiederum eine Ehre für uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht hat, dass wir heute Hasanat sammeln können, anstatt das, was viele Leute heute machen, Sayyiat sammeln, indem sie draußen sitzen und den Frauen hinterher schauen und das Üble tun von dem, was Allah azza wa jal zornig macht. Daher ist das wirklich tatsächlich eine Gnade und jeder sollte immer verstehen, wenn Allah azza wa jal dich zu einer guten Tat führt, dann nur deswegen, weil er das Gute für dich möchte. Aber wenn du siehst, dass eine Person eine Sünde hinter der anderen macht, dann weil Allah für ihn das Schlechte möchte. Wenn du aber Gutes hintereinander tust, weil Allah azza wa jal dir die Taten leicht macht. Und wie schön ist es für dich, dass du hintereinander weg gute Taten machen kannst, wo andere nur um sich her schauen und sagen, wie macht er das einfach? Die Antwort ist leicht, mit der Hilfe Allahs. Möge Allah azza wa jal uns immer zu den guten Taten führen. Liebe Geschwister, wie gesagt, es sind noch einige wenige Unterrichte, die verbleiben, bis wir mit diesem Büchlein fertig sind. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Alle Unterrichte sind auch bei uns auf der Seite www.assirat.de nachzuhören. Und natürlich gibt es zu jedem Unterricht einen Anhang von PDF-Fragen, so dass jeder wirklich sich testen kann, ob er eine Sache verstanden hat oder nicht. Und es ist nicht das Ziel von uns, liebe Geschwister, dass wir hier immer sitzen wollen, sondern wir wollen auch, dass später andere Leute sitzen, inshallah ta'ala, wenn sie auch ihre Religion gelernt haben und sie das weitergeben, was sie gelernt haben. Das ist die Botschaft. Die Botschaft war immer, dass du das weitergibst, was du gelernt hast, und wehe dir, dass du das Wissen versteckst, verbirgst. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Leuten eine schwere Androhung im Koran gelassen. Aber damit ihr nicht ganz zu schnell seid, Wissen bedeutet, dass man es erstmal erlangt hat und dass man es verstanden hat, dann insha'Allah ta'ala kann man es auch geben und weitergeben, nicht, dass man einen Hadith gelesen hat und dann macht man eine Konferenz für die Gelehrten. Ja? Soweit sind wir nicht insha'Allah ta'ala, sondern wir wollen erstmal langsam unsere Religion lernen. Möge Allah azza wa jal uns nützliches Wissen geben. Es sind ungefähr noch 4 Unterrichte, die verbleiben, eigentlich 3, aber ich werde noch einen Zusatzunterricht machen, weil heute hatte ich eigentlich vor, das Thema zu beenden mit den Sahaba radiallahu anhum, wer sie waren, was ihre Vorzüge sind, wer Ahlul Bayt sind und auch natürlich, dass wir über das Khalifat sprechen, von den großartigen Nachfolgern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber ich denke, wenn wir das heute alles an einem Tag machen würden, dann würden die Köpfe ganz schön rauchen. Deswegen werden wir das in 2 Unterrichte teilen. Heute werden wir insha'Allah ta'ala über die Stellung der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum sprechen und unsere Pflichten ihnen gegenüber und das Urteil über diejenigen, die Sahaba schlecht sehen oder sie beschimpfen. Erstmal, liebe Geschwister, ist natürlich für uns wichtig zu definieren, wer ist ein Sahabi. Denn diese Leute waren die Besten. Und nicht jeder gehört zu den Besten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith bei Bukhari und Muslim, Khairun nasi qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Die Besten sind wer? Die mit mir sind. Das bedeutet meine Generation. Das sind die Sahaba. Dann diejenigen, die ihnen folgen. Wer sind diejenigen, die ihnen gefolgt sind? Die Tabi'in. Und dann wiederum diejenigen, die ihnen gefolgt sind. Das sind die Tabi'in. Das bedeutet, liebe Geschwister, die Besten sind die Sahaba radiallahu anhum. Und das ist ein Zeugnis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa. Derjenige, der nicht aus Gelüsten spricht, er sagte, die Besten sind die in meiner Generation. Das sind die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Dann die darauf folgende Generation, die Schüler, und wieder die darauf folgende Generation, wiederum die Schüler, liebe Geschwister. Das bedeutet erstmal, diese Leute, die in der Generation des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen sind, sind die Besten. Daher müssen wir definieren, wer sind die Sahaba, was ist ein Sahabi, welche Eigenschaften besitzt er, dass er sich überhaupt ein Sahabi nennen darf. Erstmal jemand, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Ein Sahabi ist erstmal jemand, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat. Wenn ich dich jetzt frage, bist du ein Sahabi? Warum nicht? Ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getroffen. Ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getroffen. Daher ist nicht jeder ein Sahabi. Ist George Bush ein Sahabi? Nein, ne? Nicht jeder ist ein Sahabi, liebe Geschwister. Daher diese erste Eigenschaft. Es gibt noch mehrere Eigenschaften. Er muss den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen haben. Ihr werdet manchmal lesen, derjenige, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Ist das richtig? Ist dieses richtig zu sagen? Omar? Ich ziele noch auf etwas anderes her. Na. Nein, weil Abdullah ibn Maktoum, ein blinder Sahabi, hat ja auch den Propheten, er war mit ihm, aber er hat ihn nicht gesehen. Sehr gut. Es gab blinde Sahaba, die den Propheten Muhammad getroffen haben, aber ihn nicht gesehen haben. Sie haben seine Stimme gehört, sie haben seinen Atem gehört, sie haben ihn gerochen, den Propheten Muhammad, aber sie haben nicht ihn gesehen, weil sie blind waren. Wer traut sich zu sagen, Abdullah ibn Ummi Maktoum war kein Sahabi. Er war einer der edelsten Sahaba, liebe Geschwister, aber er war ein blinder Mann. Aber trotz, dass er blind war, hat er in seinem Herzen besser gesehen als viele von uns. Ja, Wallah. Das war ein gigantischer Sahabi gewesen, liebe Geschwister. Daher ist die erste Eigenschaft, jemand, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, dann an ihn geglaubt hat. An ihn geglaubt hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Er hat ihn nicht nur getroffen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern er hat auch an ihn geglaubt. Tayyib. Und schaut mal, subhanallah al-azim, wenn die Gelehrten etwas definieren, dann denken sie sich was dabei. Jetzt kann einer kommen und sagen, es gab doch Heuchler in seiner Zeit. Sag, es gab Heuchler. Die waren um ihn herum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kannte sie sogar. Können wir sagen, dass sie Sahaba waren? Können wir sagen, sie waren Sahaba? Sie haben ihn doch getroffen. Ha? Na'am, vielleicht? Nein, weil die zweite Bedingung war, dass sie nicht an ihn geglaubt haben. Sie haben nicht an ihn geglaubt. Sie kamen und haben gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Wir bezeugen, dass Allah einzig und alleine mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf und dass du der Gesandte Allahs bist. Hat Allah ihre Lüge abgenommen? Antwort. Hat Allah ihre Lüge abgenommen von diesen Heuchlern? Antwort? Nein. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ Wenn die Kuffar, wenn die Heuchler zu dir kommen, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagt Allah azza wa jalla zu ihm, dann werden sie bestätigen, dass du der Gesandte Allahs bist. Allah weiß, dass du der Gesandte Allahs bist, aber Allah weiß, dass sie Lügner sind, diese Heuchler. Daher hat Allah azza wa jalla diese Leute nicht zu den Gläubigen gezählt und Allah kennt jeden Einzelnen. Du kannst tausendmal die Shahada am Tag sagen, wenn du aber ein Munafiq bist, ein Heuchler, du hast etwas anderes vor, als Allah Azza wa Jal zu gefallen, dass du seinen Weg annimmst, den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann kannst du verstecken in deinem Herzen, was du willst. Allah wird diese Lüge herausbringen aus deinem Herzen und alle Menschen werden Zeuge sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte Hadith bei Imam Muslim, Man ra'a ra'a Allahu bih. Derjenige, der Riya hat, hat ein Munafiq Riya? Hä? Alle Taten, die er macht, sind mit Riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Und Allah sagt vorher, yura'una an-nas. Sie machen Riya vor den Menschen. Sie wollen die Menschen beeindrucken und sie gedenken Allahs nur sehr wenig. Wann gedenken sie Allahs? Wenn die anderen bei ihnen sind. Subhanallah al-Azim. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir den Glauben annehmen und bestätigen, dass wir Muslime sind, dann muss das ein wahrhaftiger Glaube sein und nicht ein falscher Glaube sein. Subhanallah, ich erinnere mich, damals eine Schwester hatte uns geschrieben, sie hat gesagt, ich habe damals meinen Mann geheiratet und den Islam für ihn angenommen. Und ich habe den Islam für ihn angenommen. Heute aber weiß ich, dass ich den Islam für niemand anderen praktizieren möchte, außer für Allah. Das heißt, was war ihre Ausgangslage? Hat sie den Islam angenommen, richtig oder falsch? Falsch, für ihren Mann. Aber dann hat Allah Azza wa Jalla sie tatsächlich recht geleitet. Und als sie die Religion kennengelernt hat, dann hat sie uns gefragt, soll ich die Shahada nochmal sprechen? Was ist die Antwort? Wir haben das schon gemacht. Muss sie die Shahada nochmal sprechen? Na? Natürlich, sie muss die Shahada nochmal sprechen, denn du kannst die Shahada, du wirst die Shahada nur akzeptiert bekommen von Allah Azza wa Jal, wenn du sie aufrichtig für ihn subhanahu wa ta'ala gemacht hast. Das heißt, die Heuchler gehören nicht dazu, liebe Geschwister. Jemand, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getroffen hat, der an ihn geglaubt hat und mit diesem Glauben gestorben ist. Allahu Akbar. Gab es Leute, die haben den Glauben vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam angenommen und sind dann aber mit einem anderen Glauben gestorben? Antwort? Ja oder nein? Ey Wallah. Nur derjenige ist ein Sahabi, der den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getroffen hat, der an ihn geglaubt hat und mit diesem Glauben gestorben ist. Das ist ein wahrhaftiger Sahabi. Lasst uns hören, welche Vorzüge die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum tatsächlich besitzen. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, er sagt in einer Überlieferung bei Imam Ahmad rahmatullah alayh, er sagte, inna allaha nazara fi qulubi al-ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi al-ibad. Wahrlich, Allah hat sich die Herzen der Diener angeschaut, seiner Diener, subhanahu wa ta'ala. So hat er das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als das beste, reinste Herz unter allen Herzen ausgewählt. Unter allen Menschenbewohnern gehörte wem das beste Herz? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, liebe Geschwister. Natürlich, Allah kennt doch die Herzen, er hat sie doch erschaffen, aber das soll eine Lehre für uns sein, dass Allah Azza wa Jal nicht irgendjemanden auswählt. Fastafahu li nafsi. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgewählt. Fastafahu li nafsi wa ba'atha bi risalati. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn für seine Botschaft zu den Menschen gesandt. Thumma nadara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi. Dann hat Allah Azza wa Jal auf die übrigen Herzen seiner Diener geschaut, nach dem Herz von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fawajada quluba ashabi khayra qulubi al-ibad, faja'alahum wuzara'a nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yuqatiluna ala dini. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auf die Herzen der anderen Diener geschaut und so sah er, dass die Herzen der Gefährten der Sahaba radiallahu anhum die besten, reinsten Herzen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatten, so hat er sie zu Begleiter von seinem Propheten gemacht, sallallahu alaihi wa sallam, damit sie für seine Religion kämpfen. Allahu Akbar. Jetzt weißt du, warum du und ich keine Sahaba sind. Warum sind wir keine Sahaba? Hä? Wer sagt mir das? Warum sind wir keine Sahaba? Tfadda, Hamza. Weil wir nicht diese guten Herzen haben. Weil wir nicht diese reinsten Herzen haben. Das ist Fakt. Da braucht man sich nicht anzulügen. Und es gibt Leute, der sagt dir, wäre ich doch damals in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sollte er sowas sagen? Antwort? Ja oder nein? Warum nicht? Isa? Weil wir wissen, dass wir nicht in der Zeit des Propheten gelebt haben, weil wir nicht so reine Herzen haben. Und deswegen kann es vielleicht für uns in der Zeit einen schlimmeren Ausgang haben als jetzt. Na? Das ist die Bestimmung Allahs. Das ist sowieso die Bestimmung Allahs und Allah bestimmt für den gläubigen Diener, unterstreicht gläubigen Diener, nur das Beste für seine jeweilige Situation. Wenn wir sagen, wären wir doch in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wer sagt dir, dass du nicht vom Glauben abgefallen wärst? Hast du nicht von all den Prüfungen gehört, die die Sahaba live miterlebt haben, subhanallah? Denkst du, das war leicht? Allahu alam, ob wir in dieser Zeit die Religion verlassen hätten, liebe Geschwister. Allah, er subhanahu wa ta'ala, er bestimmt für dich nur das, was du tatsächlich aushalten kannst. Unsere Pflicht, liebe Geschwister, ist es, die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum zu lieben, sie zu ehren und unsere Herzen und Zungen ihnen gegenüber sauber zu halten. Denn Allah azza wa jal, er hat sie bestätigt und sie reingesprochen. Wer hat das getan? Allah. Tayyib. Und wen Allah reinspricht, so darfst du nicht schlecht über ihn reden. Was haben wir gelernt bei Tawhid, Asma, was Sifat? Dass wenn Allah eine Sache bestätigt, dann müssen wir sie bestätigen. Wenn Allah eine Sache bestätigt und wir möchten sie nicht bestätigen, dann gibt es kein anderes Urteil über uns, als dass wir, was denn? Kuffar. Möge Allah uns weit von diesem Kuffar entfernen. Weh dir, dass du etwas nicht bestätigst, was Allah Azza wa Jal bestätigt. Wie? Allah bestätigt den Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dann gibt es Leute, der sagt dir, ich weiß nicht, ob ich diesen Mann bestätigen soll. A'udhu Billah. Das heißt, du hast den Islam hier niemals, niemals betreten. Und daher wird so eine Person niemals auf einem muslimischen Friedhof begraben, sondern er wird mit seinesgleichen, mit den Kuffar begraben, die genauso übel sind wie er, liebe Geschwister. Wir bezeugen, dass sie die Besten in der Nation von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren und niemand kommt an ihre Taten heran. Niemand kommt an die Taten von diesen glänzenden Gefährten heran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadith ist bei Al-Bukhari, La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudun dhahaba, ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Beschimpft nicht meine Sahaba. Wer sagt das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beschimpft nicht meine Sahaba, wenn jemand von euch so viel an Gold wie den Berg von Uhud spenden würde, so würde diese Spende, die er getätigt hat, an Lohn nicht eine Handvoll von den Sahaba ausmachen oder auch nur die Hälfte. Du wirst niemals an ihre Taten was? Herankommen. Du kannst tun, was du willst. Du wirst niemals an die Taten von den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum herankommen, weil Allah ihnen eine andere Stellung gegeben hat als dir. Sei bloß nicht neidisch. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Verteilen sie etwa die Barmherzigkeit deines Herrn? Allah kann seine Gnaden verteilen. An wen er? Ne? An wen er möchte? Subhanahu wa ta'ala. Und du darfst nicht hier was sein? Unzufrieden sein. Denn das ist die Bestimmung Allahs. Subhanahu wa ta'ala. Jeder Muslim, liebe Geschwister, muss wissen, wenn er behauptet, den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam zu lieben, dann muss er auch wen lieben? Die Sahaba radiallahu anhu. Und bitte, ich stelle dir eine Frage, lieber Bruder und liebe Schwester. Kannst du mir Personen nennen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr geliebt haben als die Sahaba? Bitte. Wir sind bereit zu empfangen. Du wirst niemanden finden. Niemand liebte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sehr wie die Sahaba. Liebe Geschwister. Liebe Geschwister, niemals, egal was du spendest, du wirst niemals an ihre Taten herankommen. Aber wir bezeugen auch gleichzeitig, dass die Sahaba radiallahu anhum nicht fehlerfrei waren. Sie waren nicht ma'sum. Sie taten aber gleichzeitig das Beste, der Wahrheit zufolge. Und Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ta'ala sagt, es gibt ein Ijma' aller Gelehrten, dass jeder einzelne Sahabi, was war? Hä? Was war? Wer sagt mir das? Vertrauenswürdig war. Niemand von Ahlus Sunnah wal Jama'ah zweifelt daran. Subhanallah al-Azim, wir kommen auch gleich dazu, liebe Geschwister. Das bedeutet, sie waren nicht fehlerfrei. Sie waren nicht fehlerfrei. Was bedeutet das, liebe Geschwister? Sie haben manchmal gedacht, dass sie etwas Richtiges machen, aber dabei haben sie einen Fehler gemacht. Aber sie wollten immer der Wahrheit folgen. Das war grundsätzlich ihr Glaube. Wir wollen immer der Wahrheit folgen, aber es passiert, und das ist ganz normal, und das passierte sogar den größten aller Sahaba, liebe Geschwister, dass sie manchmal auch Fehler gemacht haben, aber wir gehören nicht zu den Fliegen, die nach Schmutz suchen, sondern wir gehören zu den Gerechten, die sagen, diese Leute wollten das Beste treffen. Wenn sie auch nicht immer das Beste getroffen haben, so werden sie trotzdem ihren Lohn bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn ihr kennt alle die Überlieferung, ein Richter, wenn er sich abmüht und ein richtiges Urteil trifft, dann bekommt er wie viele Löhne? Na, zwei Löhne. Wenn er aber sich abmüht, aber nicht das richtige Urteil trifft, dann kriegt er einen Lohn. Wird er belohnt? Ja. Ja, wallah. Er wird belohnt und sie werden auch belohnt. Liebe Geschwister, ihre zahlreichen guten Taten heben ihre schlechten Taten auf. Wird ein wenig Schmutz das Meereswasser verschmutzen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Die allerersten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah At-Tawbah, und das ist genau die Ayah 100, die allerersten, die ersten der Auswanderer und der Helfer, wer sind sie alles? Ha? Sahaba radiallahu anhu. Und diejenigen, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind, mit ihnen ist Allah zufrieden und sie sind mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Allahu Akbar. Und noch mehr. Allah hat für sie Paradiesgärten vorbereitet. Darin sollen sie ewig bleiben und niemals werden sie aus diesem Paradies herausgeworfen. Das ist der gewaltige Gewinn. Hier hat Allah Azza wa Jal uns großartige Worte gesagt. Erstmal, dass die Besten diejenigen sind, die Sahaba genannt werden. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Die Besten sind die Allerersten und diejenigen, die die Ansar gewesen sind. Und Allah Azza wa Jal hat hier die Aya nicht beendet. Das ist das Interessante für uns. Allah könnte jetzt die Aya beenden und da hätten wir alle, liebe Geschwister, nichts mehr zu lachen gehabt. Denn das Gute wäre dann schon verteilt gewesen, wenn Allah nur sie genannt hätte. Aber Allah sagte, und diejenigen, die ihn auf beste Art und Weise, wer sind das alles? Alle, die ihnen auf beste Art und Weise folgen. Das heißt, Allah hat die Tür zum Guten nicht geschlossen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat sie offen gelassen. Das bedeutet, wenn wir diesen großartigen Sahaba radiallahu anhum folgen, dann wird Allah azza wa jal uns großartige Löhne geben, ebenfalls, liebe Geschwister. Und Allah azza wa jal sagt in Surah Al-Hashr, in der Ayah 8, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Das bedeutet die Kriegsbeute. Sie gehört den armen Auswanderern, die Sahaba, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind. Ihr wisst, liebe Geschwister, sie wurden aus Mekka vertrieben. Sie mussten alles lassen. Ihre Familie, ihren Besitz und all das, was sie geliebt haben. Sie haben das alles verlassen. Sie haben die Auswanderung für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Allah bestätigt sie, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen gestrebt haben und Allah und seinen Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Allahu Akbar. Wie hat Allah sie genannt? Das sind die Wahrhaftigen. Allah Azza wa Jal, er hat sie genannt, Ulaika humus Sadiqun. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Und diejenigen, die nach ihnen kamen, das bedeutet nach den Sahaba radiallahu anhum, sie sagen, Allah gibt uns ein Bittgebet vor. Unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgeeilt waren. Wer sind das? Die Sahaba radiallahu anhum. Und lass in unseren Herzen keinen Hass gegen die Gläubigen übrig. Unser Herr, du bist wahrlich gütig und barmherzig. Das ist ebenfalls Surah Al-Hashr, die Ayah 10. Liebe Geschwister, schaut mal, wie gigantisch diese Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Einmal hat Allah sie wahrhaftig gemacht. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Und Allah sagt, dass wir ihnen gegenüber was nicht im Herzen empfinden dürfen? Hass. Deswegen, liebe Geschwister, die Sahaba zu lieben, gehört zu unserem Glauben, zum Iman und zum Ihsan, zu der höchsten Glaubensstufe. Und sie zu hassen, ist Kufr und ist Heuchelei und ist Torian, dass man Unrecht begeht. Weh dir, dass du die Sahaba beschimpfst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei At-Tabarani und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagt, dass sie in Sahih al-Jami' hasan ist. Diese Überlieferung, man sabba ashabi, fa'alayhi la'anatullah, wal malaika, wal nasi ajma'in. Derjenige, der meine Gefährten beschimpft, so soll der Fluch Allahs auf ihn lasten. Wer sagt das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat was gemacht? Dua gegen jeden, der die Sahaba beschimpft. Er hat Dua, ein Bittgebet gegen jeden gemacht, der die Sahaba beschimpft. Wer meine Sahaba beschimpft, so soll der Fluch Allahs auf ihn lasten. Und der Fluch der Engel und der Menschen allgemein. Allahu Akbar. Schaut mal, wie, subhanallah, gefährlich das ist, was heutzutage einige Menschen machen. Und wir werden auf diese Irregehenden zu sprechen kommen, liebe Geschwister. Es ist uns nicht erlaubt, sie im Schlechten zu erwähnen. Und auch nicht bezüglich der Fitna, die zwischen ihnen geherrscht hat. Ihr wisst, es gab ein Problem zwischen Muawiyah und Ali radiallahu anhuma. Und wir sagen radiallahu anhuma. Muawiyah radiallahu an. Ali radiallahu an. Sie beide hatten einen Streit. Muawiyah und Ali radiallahu anhu. Und derjenige, der denkt, dass ich auf diesen Streit eingehe, ich muss ihn enttäuschen. Denn, ihr solltet wissen, liebe Geschwister, diese Leute, was haben wir gesagt? Sie haben das Beste angestrebt. Sie haben Ijtihad gemacht. Manchmal haben sie richtig gelegen und manchmal falsch. Ali radiallahu anhu hat in diesem Streit richtig gelegen, Muawiyah falsch. Aber wir sagen Muawiyah radiallahu anhu. Warum? Weil er sich abgemüht hat, das Richtige zu tun. Und Muawiyah hat genug Bestätigung, da braucht er nicht deine Bestätigung. Radiallahu anhu arda. Deswegen sagte Umar ibn Abdul Aziz, er sagte, tilka dima tahharallahu minha suyufana, afala nutahhir minha alsinatana. Allah hat ihr Blut von den Sahaba radiallahu anhum nicht an unseren Schwertern herankommen lassen. Hast du ein Schwert, worauf das Blut von den Sahaba ist? Antwort, ja oder nein? Nein. Sollen wir nicht daher unsere Zungen von dieser Fitna zwischen ihnen reinigen? Das bedeutet, wenn kein Blut auf deinem Schwert ist, weil du nicht mitgemacht hast bei der Schlacht, dann solltest du auch deine Zunge hüten. Wer nicht bei der Schlacht dabei war, zwischen den Sahaba radiallahu anhu, in dem es eine Fitna gab, der soll auch was schweigen zu diesem Vorfall. Liebe Geschwister, denn wir haben gesagt, auch wenn sie Fehler gemacht haben, Allah Azza wa Jal hat ihn vergeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte über die Sahaba, die in Badr gekämpft haben, und die Überlieferungen sind bei Al-Bukhari, لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالْ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat auf die Leute in Badr geschaut. Wie viele Kämpfer waren das in der Schlacht von Badr? Na, ungefähr zwischen 314 und 317 Kämpfer. Schaut mal, was Allah über diese Leute gesagt hat, die an dieser ersten Schlacht im Islam teilgenommen haben. Macht, was ihr wollt. Tut, was ihr wollt, denn das Paradies ist bereits für euch zur Pflicht geworden. Tut, was ihr wollt. Das Paradies ist bereits für euch zur Pflicht geworden. Und in einer anderen Überlieferung, ebenfalls authentisch, ich habe euch bereits vergeben, sagt Allah Azza wa Jalla, für alles, was ihr an Falschem oder an Sünden gemacht habt. Allahu Akbar. Was heißt diese Überlieferung? Heißt das, dass nachdem Allah Azza wa Jalla ihnen gesagt hat, und das ist Hadith Qudusi, liebe Geschwister, eine heilige Überlieferung. Heißt das, dass sie ab diesem Zeitpunkt fehlerfrei waren? Dass sie, als Allah gesagt hat, macht was ihr wollt, dann haben diese Leute auch gemacht, was sie wollten? Gibt es wirklich Leute, die denken, weil Allah diesen großartigen Leuten gesagt hat, macht was ihr wollt, dann sind sie rausgegangen zu den Malediven und haben Schirmchen drin getrunken und jeden Tag Alkohol und Beachpartys gemacht? Glaubt ihr, das haben diese Leute gemacht? Wallahi, das haben sie nicht gemacht. Sie sind besser geworden als vorher. Sie sind besser geworden als vorher. Warum? Weil diese Leute nicht von irgendjemandem eine Bestätigung bekommen haben, sondern von Allah Azza wa Jal, der die Herzen seiner Diener kennt. Allah wusste, dass diese Leute niemals etwas Übles machen werden. Aber haben sie danach keine Fehler, keine Sünden mehr gemacht? Doch. Aber wisse eine Sache, wenn Allah dich recht leitet, dann wird er dich niemals den Sünden überlassen. Mafhum? Habt ihr das verstanden? Ganz gleich, in welche Phase du in deinem Leben kommst, Allah wird dich niemals deinen Sünden überlassen. Können wir das über jeden sagen? Ja oder nein? Die meisten Menschen werden von ihren Sünden was? Ertränkt. Und ich sage ertränkt, liebe Geschwister. Aber wenn du wahrhaftig bist bei Allah, dann wird er dich an die Hand nehmen. Natürlich metaphorisch gemeint. Allah Azza wa Jal wird dich an die Hand nehmen und zum Paradies führen, auch wenn du zwischendurch schwach wirst. Allah wird es niemals zulassen, dass die Fittern, dass die Sünden dich so überkommen, dass du den Weg Allahs verlässt. Allah. Und das ist die beste Botschaft, die ich heute an euch habe. Wallahi, was ist unsere einzige Aufgabe? Dass Allah Azza wa Jal uns nicht den Sünden überlässt, dass wir wahrhaftig sind und nach Allahs Huld streben, das Beste tun, und dann bist du sicher vor allen Fittern. Kennst du das nicht? Es gibt Leute, der hat zum Beispiel die Fitna der Frauen. Natürlich, das ist eine Fitna, die fast jeden Mann betrifft, liebe Geschwister. Tayyib, wenn wir sagen Fitna der Frauen, dann sagen wir das allgemein. Nicht jede Frau ist eine Fitna. Wir meinen nicht jede Frau. Wir reden natürlich allgemein. Allgemein sind Frauen eine Fitna. Okay? Tayyib, was ist hiermit gemeint? Es gibt doch Leute, der kommt nicht von dieser Fitna weg. Das bedeutet, er unterliegt dieser Fitna. Und subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, ich hatte letztens einen Anruf von einem Bruder. Der hat mir erzählt, wie sehr eine Person eine Frau angebetet hat. Diese Person, der hat eine Freundin. Und die Freundin sagte zu ihm, verlass den Islam oder ich verlasse dich. Verlass den Islam oder ich verlasse dich. Er sagt, sami'na wa ata'na zu ihr. Zu wem sagen wir sami'na und ata'na? Nur zu Allah. Wir hören und wir gehorchen. Er hat ihr gehorcht. Ja. Diese Person, der soll wissen, das ist sein Gott. Jeder hat einen Gott. Und von vielen Menschen ist der Gott wer? Allah oder seine Gelüste? Seine Gelüste. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى. Hast du denjenigen gesehen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? وَلَيَّهَدُ بِاللَّهِ. Das ist sein Gott. Diese Frau ist sein Gott und er betet sie an und يَوْمُ الْقِيَامَةِ, wenn sie so sterben beide, werden sie zusammen, schaut mal, Allah ist gerecht, zusammen im Höllenfeuer schmoren. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, liebe Geschwister, Allah wird dich niemals behandeln wie diese Person, der in Sünden ertränkt ist und sogar die Religion verlassen hat, aufgrund dieser Liebe, ungemeinen, gewaltigen Liebe zu dieser Frau. Nein, Allah wird das nicht mit dir machen, solange du wahrhaftig bist und Ikhlas heißt. Subhanallah, liebe Geschwister, schaut mal, wie gefährlich das ist, dass man gegenüber den Sahaba radiallahu anhum schlecht spricht oder sie beschimpft oder sie hasst. Einmal kam ein Mann zu Imam Malik, rahmatullah alayh, und sagte ihm, es gibt Leute, die die Sahaba beschimpfen. Schaut mal, was Imam Malik gesagt hat. Er sagte, liyariza bihim al-kuffar. Er hat eine Ayah aus dem Koran rezitiert. Er sagte, auf dass er die Ungläubigen, die Kuffar, bei ihrem Anblick in Wut entbrennen lässt. Das heißt, wenn sie die Sahaba sehen, dann entbrennen sie in Wut. Wie die Leute, wo Allah Azza wa Jalla sagt, mutu biraidikum. Es gibt Leute, die hassen den Islam abgrundtief. Letztens hat sich wieder einer getötet in Frankreich. Möge Allah Azza wa Jalla ihm diese Strafe als Dunya-Strafe schon schreiben und am Tage der Auferstehung eine größere Strafe geben. Der war in Frankreich, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie diese große Kirche da heißt, Nostre, was weiß ich, da wo diese Einaugige immer, Nostre, was weiß ich, wie der heißt. Der war dort in dieser Kirche. Und subhanallah, schaut mal, was er gemacht hat. Der hat erstmal eine Menge Leute umgebracht und dann hat er sich umgebracht. Er hat Parteimitglieder, glaube ich, getötet. Das hat einen Grund gehabt, weil er sagt, die Politiker kümmern sich nicht darum, dass sie diesen Islam noch mehr bekämpfen. Und wenn der Islam nicht noch mehr bekämpft wird, dann wird er sich noch mehr ausbreiten. Und diesen Zustand hält er nicht mehr aus. Und deswegen hat er Selbstmord gemacht. Wir sagen, ila jahannam wa bi'sal masir. Ab zu Jahannam und wäsch ein schlimmer Ausgang. Seht ihr, wie manche Leute, wenn sie nur den Islam hören oder sehen oder nur daran denken, was passiert bei ihnen? Hass. Über Hass, so dass sie sich am liebsten umdrehen. Oder der Pfarrer, ihr habt alle gehört von ihm, der war hier in Deutschland. Der hat nicht mehr ertragen, dass so viele in den Moscheen sind, aber keiner zu ihnen in die Kirche kommt. Dann hat er Selbstmord gemacht, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, er hat einen Brief hinterlassen, dass der Islam sich verbreitet und er kann nicht verstehen, warum der Islam sich so verbreitet. Allahu Akbar. Und schaut mal, das ist doch die Bestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ob er sich umbringt oder nicht, werden die Muslime weniger? Antwort? Nein, die werden nicht weniger, liebe Geschwister. Sogar in Belgien, gibt es jetzt ungefähr ein Drittel der Gesellschaft sind dort Muslime. Jetzt stehen die Politiker dort auf und sagen, jeder Belgier soll 4 Frauen heiraten. Oh, mashallah. Schaut mal, wenn die das sagen, ist anders, als wenn wir das im Koran sagen. Die sagen, jeder Belgier soll 4 Frauen heiraten und dieselbe Kinderanzahl bringen wie die Muslime. Ansonsten werden wir in 20 Jahren von ihnen übervölkert werden. Allahu Akbar. Wir sagen, ihr werdet sowieso übervölkert werden. Weil von der einen Seite, Allah hat das nur den Muslimen diese Gnade gegeben, dass sie viele Kinder bekommen. Ey Allah, das siehst du nur bei den Muslimen. sechs, acht, zwölf Kinder und wir schreien es noch mehr heraus, manchmal auch eine Frau 15 Kinder. Ja, meine Oma sogar 21 Kinder, möge Allah sie segnen. 21 Kinder. Hier eine Frau kriegt ein Kind und danach die Depression. Das ist traurig, liebe Geschwister. Subhanallah al-Adi. Schaut mal, wie viele Kinder unsere Frauen bekommen. Warum? Weil Allah ihnen diese Gnade gibt. Die Kinder, die in Gaza getötet wurden, möge Allah die töten, die Kinder in Gaza getötet haben. Diese Kinder sind alle wieder da. Jede Frau bekommt im Schnitt 10 Kinder. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das hört nicht auf, liebe Geschwister. Und Allah versorgt sie, obwohl sie in Ländern leben, wo es kaum was zu essen gibt. Aber da siehst du trotzdem Familien, die haben 10 oder 12 Kinder, auch wenn die nicht viel essen, aber Allah lässt sie am Leben. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, es gibt viele, die hassen den Islam. Lasst sie. Denn von der einen Seite kriegen die Muslime viele Kinder. Im Schnitt 6 bis 12 Kinder. Bei uns eine Frau, die 2 Kinder hat, die wird komisch angeguckt. Man denkt, die ist krank oder so. Ja? Im Schnitt kriegen die 6 bis 8 Kinder. Das ist von der einen Seite. Von der anderen Seite, wer nimmt den Islam an? Die Kinder der Kuffar. Also, werden sie verlieren oder nicht? Wir sagen, subhanallah, arbeitet mit uns zusammen. Verlieren werdet ihr sowieso, weil Allah das bestimmt hat. يُرِدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُمْ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Und schaut, wie viele Leute den Islam annehmen. Die machen die beste Werbung für uns. Zu besten Tageszeiten. 20.15 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr. Wallahi, wir könnten diese Millionen nicht bezahlen. Die machen Werbung für uns. Hassprediger, Hassprediger. Dann sehen die Leute das und sagen, das ist doch was Schönes, was er sagt. Das ist gar kein Hassprediger. Du bist der Hassprediger. Und dann nehmen sie den Islam an. Wallahi al-Azim, wie viele Leute wieder den Islam angenommen haben. Du staunst nur, lieber Bruder und liebe Schwester. Das ist die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Lass diese Leute für uns Werbung machen. Wir haben nicht die Knete, die sie haben. Wir haben das nicht. Aber sie bezahlen für uns, damit wir, insha'Allah ta'ala, noch mehr den Islam lieben. Wallahi al-Azim. Ich habe letztens von einer Mutter gehört, subhanallah, es gibt eine Frau, die war damals Disco-Türvorsteherin. Überlegt mal, eine Frau, Türvorsteherin. Was ist das für eine Frau? Eine, zu der du nicht sagen sollst, mach mir was zu essen. Sonst schickt sie dich irgendwo hin, dass du ihr was zu essen machst. Ja, in Allahu alam, ob sie ihr Wild erlegt und dann so in das Kochtopf reinlegt. Ja, so eine von der Sorte. Und diese Frau, der Sohn von ihr, er kam immer sehr traurig damals zu mir. Er sagte mir, ich weiß nicht, was ich mit meiner Mutter machen soll. Sie geht noch in die Diskothek, weil die war noch sehr jung. Die war Mitte 30. Sie geht noch in die Diskothek und manchmal bringt sie Männer mit nach Hause. Von der Sorte. Letztens, ich höre eine Person, sie sagt mir, diese Person, diese Mutter, die Türvorsteherin war, kam in einem Vollhijab, von oben bis unten, richtig islamisch bedeckt. Und sie sagt, sucht mir endlich einen Mann, der die richtige Akida hat und nicht so ein Euromuskel. Wo war sie vor Jahren? Wo ist sie jetzt? Wallahi Allah, wenn er dein Herz öffnen will. Die können kommen und lügen und die Leute betrügen und ihnen sagen, ihr habt doch euren Islam, ihr braucht nicht zu beten und nicht zu fasten. Wir aber, wenn wir zu ihnen reden, dann sind die Herzen anders offen, als wenn diese Mujrimin, diese Verbrecher, die den Islam hassen, wenn sie zu den Menschen reden. Wallahi, denn alles, was wir sagen, kommt vom Wort, vom Koran und Sunna. Und deswegen hat das Herz ein ganz anderes Gefühl gegenüber dieser Wahrheit, als gegenüber der Lüge von diesen Verbrechern. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer auf den geraden Weg lassen. Das ist das, was Imam Malik gesagt hat, auf das er die Ungläubigen bei ihrem Anblick in Wut entbrennen lässt. Was passiert bei diesen Heuchlern und diesen Kuffar und bei diesen Irregehenden, wenn sie die Sahaba hören oder wenn sie etwas über die Sahaba lesen oder wenn sie über die Sahaba etwas erfahren? Was passiert in ihrem Herzen? Groll. Das ist das, was Imam Malik gesagt hat. Und Imam Abu Zur'a, radiallahu anhu wa arda, rahimullah ta'ala, er sagte, und das ist ein großer Imam, liebe Geschwister. إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِسُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ. Wenn du hörst, dass ein Mann die Sahaba in ihrer Stellung runtermacht, sich sozusagen über sie lustig macht, dann wisse, er ist ein Sindiq. Was ist ein Sindiq? Wer weiß, was ein Sindiq ist? Ein Sindiq ist ein Ketzer, ein Abtrünniger. So wisse, das ist ein Sindiq, sagt er. فَعْلَمْ annahu sindiq. Wisse, er ist ein Sindiq. Wa dhalika anna ar-rasul. Und das deswegen, weil der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam indana haq, bei uns die Wahrheit ist. Wal Qur'an haq, und der Qur'an ist bei uns die Wahrheit. Wa innama adda ilayna hadha al-Qur'ana wa sunana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitab wa sunna wal harju bihim awla wa hum zanadiqa. Wallahi, was für wichtige Worte, liebe Geschwister. Er sagt uns indirekt, diese Leute beschimpfen die Sahaba und hassen die Sahaba. Warum? Wer sagt mir warum? Wer sagt mir, warum hassen diese Leute tatsächlich die Sahaba? Na? Sie hassen die Sahaba, aber eigentlich hassen sie den Propheten. Eigentlich ist es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sagt man soweit, er soweit, aber sie können das nicht sagen. Denn, liebe Geschwister, er sagt weiter hier, der Gelehrte, er sagt, natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Wahrheit bei uns. Und auch der Koran. Frage, wer hat den Koran gesammelt? Wer? Wer hat den Koran gesammelt? Die Sahaba. Die Sahaba. Sag oder nicht? Dann, wer hat die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesammelt? Na? Die Sahaba. Okay. Wallahi, welch Dummkopf das ist, der im Koran liest und die Sahaba hasst. Denn das, was er gerade liest, hat er von den Sahaba radiallahu anhu. Sie haben das Buch gesammelt. Dummkopf oder nicht Dummkopf? Wer unsere Wand nicht so schön, will ich Ihnen sagen, komm, du darfst einmal für 50 Cent. Hier, der wird es vielleicht machen. Auzubillah. Schaut mal, wie dumm man sein kann. Man liest im Buch Allahs und sagt, das ist gefälscht. Ist das richtig? Das ist doch das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat doch dieses Buch vor was geschützt? Vor der Falschheit. Vor der Veränderung. Allah hat es geschützt. Und wenn wir sagen, die Sahaba haben diesen Koran gesammelt, dann wie kannst du ihnen nicht vertrauen, wo du selber in diesem Buch liest und mit diesem Buch argumentierst? Und vor allen Dingen über die Ayat mit Ahlul Bayt. Wallahi, wenn Allah einer Person keine Gnade gibt, dann hat er ihnen keine Gnade gegeben, liebe Geschwister. Deswegen sollten wir, und er sagt, وَإِنَّمَا يُرِدُونَ أَنْ يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. Sie wollen einfach an unsere Leute herangehen, an die Sahaba radiallahu anhum, damit sie was verändern? Die Religion, Koran und so. Weil sie letztendlich das gesammelt haben. Weil ist doch klar, wir sagen, der Koran, das sollte jeder verstehen, liebe Geschwister. Das ist Akida, worüber wir jetzt reden. Wir sagen, der Koran ist das Wort Allahs. Das sagen wir Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und der Koran ist vollständig. Richtig? Das ist das, was wir sagen. Denn Falschheit kommt an den Koran nicht heran, liebe Geschwister. Das Thema haben wir alles schon abgeschlossen. Jetzt kommen Leute und sagen dir, die Sahaba waren Kuffar. Die Sahaba waren vertrauensunwürdig. Die Sahaba, man darf ihnen nicht über den Weg trauen. Und gleichzeitig liest er im Koran und argumentiert mit dem Koran, den die Sahaba gesammelt haben. Was sagt man auf Türkisch? Eschik, ja? Eschik? Sagen wir Eschik, ja? Ja, auf Arabisch Hayawan. Aber hier sehen wir, dass diese Leute von Allah Azza wa Jal Gnade oder keine Gnade bekommen haben. Eigentlich, an wen wollen sie heran? An die Sahaba oder an den? An den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, damit sie unsere Religion in Verruf bringen können durch diese Sahaba, weil sie letztendlich die Träger dieser Grundquellen gewesen sind. Habt ihr das alle verstanden? Tayyib. Wer ist im Visier? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber können Sie das sagen? Antwort? Nein, Sie können das, weil dann kommt ihr Nifaq heraus. Im Übrigen, der ist jetzt herausgekommen in Syrien, ja? Zum ersten Mal machen Sie keine Turqiyya. Sie lügen nicht für die Religion, denn sie haben gesagt, wir werden unsere Truppen nach Syrien schicken, damit sie gegen die Sunniten kämpfen. Das erste Mal im Leben haben sie keine Turqiyya gemacht. Dass sie immer was verdecken und lügen, dieses erste Mal haben sie das nicht gemacht. Und sie schicken ihre Truppen nach Syrien, die mit diesem Shaitan Assad Mann an Mann kämpfen, gegen die Muslime, gegen die Sunniten. Wenn du schlau bist und noch, wallahi, von Allah Rechtsleitung bekommen hast, dann dürfte dir genügen diese Handlung, was sie gemacht haben, um zu wissen, wer diese Schia sind. Sag oder nicht? Ja oder nein? Nein. Schaut mal. Die verteilen Ausweise, Paradiesausweise, ja? Kämpf für Hussein. Kämpf für Hassan. Kämpf für den. Ja, kämpf für ihn. Und dann werden wir sehen, ob Hassan oder Hussein, ob sie dich am Tage der Auferstehung, ob sie sich von dir freisprechen oder ob sie mit dir zusammen einen Deal haben. Wir werden ihn sehen am Tage der Auferstehung. Diese Leute haben nichts anderes zu tun, als die Muslime zu töten, liebe Geschwister. Und das ist bekannt. Und wir warnen schon seit Jahren vor diesen Leuten. Aber leider die Leute, die Muslime, die im Tiefschlaf sind, die den ganzen Tag nur mit Fernsehen und Baglawa-Essen beschäftigt sind, sie kannten nicht die Gefahr von den Schiiten. Jetzt bitte werden sie sie kennenlernen. Und passt auf, die Ulama, sie sagen mittlerweile, wenn wir nicht langsam aus unserem Todesschlaf aufstehen, dann werden die Schia überall den Islam präsentieren. Und sie haben mit dem Islam nichts zu tun. Möge Allah Azza wa Jal uns immer auf einen geraden Weg belassen. Liebe Geschwister, das Urteil über jemanden, der sagt, dass die Sahaba Kuffar sind. So sagt Qala Taqiyuddin As-Subki Rahmatullah alayh in Fatawa As-Subki, er sagte, فَإِنَّ صَبَّ الْجَمِيعِ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ وَهَكَذَا إِذَا صَبَّ وَاحِدًا مِنَ الصَّحَابَةِ حَيْثُ هُوَ صَحَابِيٌ. Er sagt, dass das Beschimpfen von den Sahaba allgemein eine Tat des Kufr ist, bedeutet, er ist ein Kafir geworden. Wer die Sahaba beschimpft und sagt, die Sahaba sind Kuffar, wo Allah was über sie gesagt hat, dass sie... Allah ist mit ihnen zufrieden und Allah nannte sie, das sind die Wahrhaftigen. Die Wahrhaftigen. Deswegen sagt As-Subki, derjenige, der, natürlich, wenn er das sagt, As-Subki, dann bezieht er sich auf den Koran oder nicht? Natürlich, weil Allah über sie gesagt hat, dass sie wahrhaftig sind. Was sagen die anderen Leute, wenn sie sagen, sie sind Kuffar? Bestätigen sie Allahs Aussage oder nicht? Nein. Was ist das Urteil über jemanden, der nicht bestätigt, was Allah bestätigt, dass er ein Kafir ist? Ist klar das Urteil? Ist klar. Deswegen sagt er, wenn man die Sahaba im Allgemeinen beschimpft, so ist man ein Kafir geworden, liebe Geschwister. Und auch, wenn man die Sahaba hasst im Herzen, weil sie Sahaba sind. Passt auf den Unterschied. Eine Person, er sagt zum Beispiel zu einem Sahabi, das ist ein Irregehender. Wenn er sagt, das ist ein Irregehender zu dem Sahabi, weil er ein Sahabi ist, ist sein Urteil anders, als wenn er ihn beschimpft, aufgrund nur mit dem Fehler, und das hat gar nichts mit seiner Stellung als Sahaba zu tun. Mal vor? Verstanden? Die Stellung der Sahaba, ist sie gesichert im Koran oder nicht? Tayyib. Wenn einer jetzt, ich gebe euch ein leichtes Beispiel, darf man zu einem Muslim sagen, dass er Kafir ist? Antwort nein. Okay. Jetzt beschimpfe ich aber einen Muslim. Sind beide Urteile gleich? Ich beschimpfe einen Muslim, weil er mir vielleicht gegenüber etwas angetan hat, was ich nicht mochte. Sind beide Urteile gleich? Ja oder nein? Niemals. Ha. Was hat der Gelehrte hier gesagt? Wenn du die Sahaba beschimpfst und sie zu Kuffar erklärst, weil sie Sahaba sind, ha, jetzt kommt ihre Stellung, dann wisse, du bist ein Kafir geworden. Bedeutet das, dass die Schia, die Sahaba im Allgemeinen beschimpfen und sie Kuffar nennen, im Allgemeinen Kuffar sind? Antwort ja. Ja. Und wir gehören nicht zu den Leuten, die sagen, alle in einem Boot und am besten in einer Kabine, ja? Sondern es gibt Grundregeln in unserer Religion. Und wer die Grundregeln nicht einhalten möchte, er hat in unserer Religion etwas zu suchen oder nichts zu suchen. Ja. Haben wir eine Religion, die flexibel ist? Ja, dann werd doch Buddhist. Da kannst du eh machen, was du willst. Ja, wie einer, der sagte, ja, in der Religion des Buddhismus kann ich tun, was ich will. Ja, dann wozu brauchst du eine Religion, wenn du sowieso machst, was du willst? Da brauchst du doch keine Religion mehr. Mach doch so, was du willst. Unsere Religion hat Bedingungen, liebe Geschwister. Und das sind 7 in der Anzahl, wenn man diesen Islam annimmt. Und dazu gehört mit Sicherheit nicht, dass du diese Sahaba beschimpfen kannst. Deswegen sagen wir ganz klar, derjenige, der die Sahaba im Allgemeinen beschimpft, er ist ein Kafir geworden. Und bei den Schiiten gibt es keinen einzigen Muslim unter den Sahabern, außer bei manchen 7, bei manchen 8, bei manchen 13 von 120.000 Sahaba. 7 oder 8 oder 13. Sag mal, woher haben Sie das, diese Riwayat? Natürlich, Sie haben sich die Sahaba geschnappt, die Sie, zum Beispiel, was denkt ihr, sagen Sie über Salman al-Farisi, der aus Al-Faris ist, der aus Persien ist, sagen Sie gut oder schlecht? Ja, gut, weil er ist von ihrem Land. Guck mal, was ihre Verbundenheit ist. Dass einer von deinem Land kommt. Ist das unsere Verbundenheit? Sagen wir zu Abu Jahl, er war doch ein Araber, also lieben wir ihn? A'udhu billah. Wir sagen, La'natullah alayh, Allahs Fluch auf ihn. Weil Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt hat, dass dieser, wal'iyadu billah, dieser wird ins Höllenfeuer gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Abu Jahl war der schlimmste Feind, einer der schlimmsten Feinde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und das über 20 Jahre lang. Jetzt sagen wir nur, weil Abu Jahl Arabisch gesprochen hat und so die Gewohnheiten der Araber hatte, dass er mit uns in einem Boot sitzt. Wir sind nicht solche Leute. Ja? Und Spalten in der Religion tut derjenige, der sich an die Regeln hält oder sich von den Regeln entfernt. Antwort? Nein. Sich von den Regeln entfernt. Und so ist die Sache, liebe Geschwister, daher müssen wir das genau verstehen. Diese Leute, sie haben uns den Koran gebracht und auch die Sunna. Das bedeutet unsere Grundquellen. Allah Azza wa Jalla hat sie gerecht gemacht und er hat sie zu vertrauenswürdigen Leuten gemacht. Sogar, liebe Geschwister, wenn ihr in einer Überliefererkette findet, dass ein Sahabi in der Überliefererkette nicht mit Namen benannt wurde, aber er ist ein Sahabi, dann ist die Überliefererkette trotzdem sahih. Schaut mal, welche Stellung diese Leute haben. Allahu Akbar, das beweist, wer sie sind, liebe Geschwister. Und deswegen sollten wir verstehen, dass diese Leute, die Schia, das sind abgeirrte Leute. Sie sind Gegner der Religion. Und das sollte jeder wissen. Und niemand darf sie lieben. Weh dir, dass du sie liebst. Dass du Leute liebst, die wen beschimpfen? Hä? Wen? Die Sahaba radiallahu anhu. Natürlich, wenn wir sagen, die Sahaba radiallahu anhum, sind die Frauen auch mit einbeschlossen, die Sahabiya? Natürlich. Und sie, wal'iyadu billah, liebe Geschwister, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nur 10 Ayat offenbart hat, 10 Ayat, über Aisha radiallahu anha, weil es gab Heuchler in dieser Zeit, die haben behauptet, dass die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht nur die Frau, die Lieblingsfrau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha, dass sie Unzucht begangen hätte, wal'iyadu billah. Stellt euch vor, der reinste Mensch lebt mit einer, die ihn verrät. Wird Allah das zulassen? Antwort: Niemals. Denn sie war auch eine der reinsten Frauen, liebe Geschwister, und sie ist eine der Führerinnen im Paradies. Und der Prophet Muhammad hat viele schöne Überlieferungen bei Aisha gesagt. Wir haben schon das Thema durchgenommen. Diese großartige Frau wurde von Allah subhanahu wa ta'ala freigesprochen. Mit über 10 Ayat, dass Allah azza wa jal sie freigesprochen hat, dass sie keine Unzucht gemacht hat. Was sagen die Schia? Sie hat Unzucht gemacht. Weil sie selber Produkte von Unzucht sind, deswegen sagen sie sowas. Die sind Mutterkinder, ja? Deswegen. Kennt ihr Mutter, ja? Sie heiraten eine Frau für 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, ja? Geben ihr Mahir. Also Snickers oder so, ja, und sie stärker. Und danach machen sie das, was sie machen wollten. Und das ist für sie Mut'a. Und so werden 100.000 Kinder liegen dann im Iran irgendwo auf den Straßen herum. Habt ihr das mal gesehen? Die ganzen Kinder, die werden dann einfach mit dem Besen weggemacht. Das waren 100.000 Abtreibungen gewesen. Na, Mut'a-Kinder. Was willst du von Mut'a-Kinder erwarten? Und wir sagen das, weil wir diese Leute im Herzen hassen für das, was sie gegenüber den Sahaba radiallahu anhum wa ardahum machen. Derjenige, der über Aisha radiallahu anha sagt, dass sie eine Zaniya ist, eine Unzuchttreibende, so ist sein Hukum mit Ijma' aller Gelehrten, dass er ein Kafir ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie freigesprochen hat von dieser widerlichen Sünde, liebe Geschwister. Und sie sagen, nein, sie hat diese Sünde begangen. Und sogar werdet ihr im Iran Bordelle finden, die schreiben darauf den Namen Aisha. Aisha steht da drauf. So beleidigen sie die Mutter aller Gläubigen, liebe Geschwister. Aber sie vergessen diese Ärmsten, dass sie eines Tages vor Allah Azza wa Jal stehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den Besten seiner Diener am Tage der Auferstehung versammeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns reine Herzen gegenüber diesen großartigen Gefährten haben. Möge Allah azza wa jalla uns wahrhaftige Liebe ihnen gegenüber schenken. Möge Allah uns immer die Kraft geben, sie zu verteidigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung in das Paradies eingehen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Na, wenn man Fragen hat, inshallah ta'ala, kann man sie jetzt stellen. Und zwar, die Schia, haben die geglaubt, dass alle Sahaba erstmal Sahaba waren und dann sind die Kuffar geworden oder waren die schon immer Kuffar? Sie sagen, er meint die Schia, was sagen sie über die Sahaba? Die sagen, die sind Kuffar. Die sagen, das sind Leute, die nicht vertrauenswürdig sind. Ja, das sind Leute, die sind keine Muslime für sie. Nein. Sagen das alle Schiiten, dass die Sahaba Kuffar sind? Antwort nein. Deswegen habe ich euch ein paar Mal gesagt und öfterer gesagt, wir machen nicht Takfir auf alle Sahaba, sondern nur auf eine bestimmte Gruppe, über die die Gelehrten... Was habe ich gesagt? Affan, Schiiten. Wir machen nicht Takfir auf alle Schiiten, sondern nur auf die die Gelehrten Takfir gemacht haben. Und über die kommen wir nächstes Mal zu sprechen, weil nächstes Mal werden wir inshallah über Ahlul Bayt sprechen und so weiter und so fort und die Schiiten und wer sie sind im Einzelnen. Daher werden wir das genau beleuchten, diese Sache. Aber nicht jeder Schiite ist ein Kafir. Das wäre Dalal, wenn man so etwas macht und das wäre Unrecht. Möge Allah uns bewahren vor Unrecht. Na? Ich wollte fragen, weiß man Allah subhanahu wa ta'ala den Respekt gegenüber den Sahaba, wenn man die Dua sagt für die Sahaba, die so al-Hashr erinnert? Was ist, wenn man den Dua sagt, der in Surah Al-Hashr ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hier gehorsam ist? Natürlich, weil Allah befiehlt einen das. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, lass kein Groll in unseren Herzen sein, Allah gibt uns ja ein Dua vor, was wir sagen sollen. Na, tfadl. Wenn Allah sagt, wenn Allah sagt, radiallahu anhum wa radu an, natürlich, das ist ja schon eine abgeschlossene Form. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen zufrieden. Wissen wir, ob Allah mit uns zufrieden ist? Jetzt, wenn ich dich frage, ist Allah mit dir zufrieden? Kannst du mir die Frage beantworten? Okay. Aber wir wissen, mit wem war er zufrieden? Mit den Sahaba. Er sagte, i'malu ma shi'tum, macht was ihr wollt. Haben sie da noch gelebt oder nicht? Ja. Allah hat euch bereits vergeben. Aber wir... Wir haben diese Bestätigung nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Fika. Wir wissen ja, dass die höchste Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten und die Gesandten sind. Kann es auch sein, dass es Sahaba gibt, Ansar, auch Gefährten, die eine höhere Stellung haben und als allgemein, dass alle Propheten und Gesandten die höchsten Stellung haben und keiner kann zu ihnen? Kann ein Sahabi eine höhere Stellung haben als ein Prophet? Natürlich nicht. Wenn wir sagen, auch liebe Geschwister, die Besten nach dem Propheten Muhammad s.a.w. waren die Sahaba, wie meinen wir das? Wir meinen damit die Besten nach dem Propheten Muhammad s.a.w. und den anderen Propheten waren die Sahaba. Nicht, dass einer denkt jetzt, Abu Bakr radiallahu an war besser zum Beispiel als Nuh, nein. Sondern was wir meinen ist, erst kommt der Prophet s.a.w., denn er war der Beste unter den Gesandten, und dann kommen die Propheten und dann kommen die Sahaba radiallahu anhum wa arda. Na. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man öfters mal macht eine Tat, vergisst aber immer die Absicht und aus dem Grunde, dass man vergesslich ist, also dass man selbst so also durch Stress und alles, also wenn man vergesslicher Mensch ist, wird man trotzdem belohnt dafür, weil man macht, hat ja mindestens immer die Absicht für Allah das zu tun, aber manchmal vergisst man das oft. Der Bruder sagt, wenn man allgemein oft vergisst, die Absicht zu machen in bestimmten Ibadat, wie ist die Sache, werde ich trotzdem dafür belohnt oder nicht? Erstmal, wir unterscheiden zwischen den Ibadat. Es gibt Ibadat, die brauchen eine Niyya. Die brauchen eine Absicht. Wie zum Beispiel was? Das Gebet. Was noch? Sadaqa. Fasten. Die brauchen eine Niyya. So, wenn du hier die Absicht nicht gemacht hast, dann ist die Tat was? Ungültig. Aber es gibt andere Taten, da ist es beliebt, die Niyya zu machen. Zum Beispiel, ich esse. Ich esse mit der Absicht, dass ich meinen Körper stärke, um Ibadat zu machen, Anbetung zu machen. Hier ist die Niyya beliebt oder Pflicht? Beliebt. Oder ein Mann schläft mit seiner Frau, der kriegt ja eine Sadaqa dafür. Wenn er das nicht macht, jetzt die Niyya, wird er bestraft dafür? Antwort nein. Das ist beliebt hier, in diesem Sinn. Okay? Daher unterscheiden wir zwischen den Ibadat. Es gibt Ibadat, die brauchen eine Absicht, und andere Ibadat, da ist es beliebt, die Absicht zu machen. Zum Beispiel, ich schlafe, damit ich mich stärke, für den nächsten Morgen zum Fajr aufzustehen. Natürlich, man kann in all diesen Sachen, in Dingen des Lebens, seine Niyya machen. Aber wenn man das manchmal vergisst, wird man dafür nicht bestraft, weil diese Niyya beliebt ist, in diesem Zusammenhang zu machen. Eine Person macht Sport, er will sich stärken, um Unrecht zu bekämpfen. Hier ist beliebt, die Niyya zu machen, aber es ist keine Pflicht. Na, wallahu ta'ala. Wie viele von den 120.000 Sahaba haben Hadithe überliefert und wer hat die meisten überliefert? Wie viele von den 120.000 Sahaba haben Hadithe überliefert? Die Anzahl natürlich kann ich dir nicht sagen, aber die meisten Hadithe hat zweifelsohne Abu Huraira radiallahu anhu arda überliefert, über 5.500, wie Ibn Hazm rahmatullah alayh sagte, und danach folgten ihm viele andere Gefährten wie Anas ibn Malik, wie Aisha radiallahu anha und diese ganzen großartigen Gefährten. Aber wie viele insgesamt Hadithe überliefert haben, Allah allerdings, kann ich dir nicht sagen. Na. Ist es richtig, dass wenn man den Weg des Sahaba richtig folgt, dass man auch zu dieser Ayah gehört? Nein. Auch zum Paradies gewonnen. Richtig. In der Surah At-Tauba, in der Ayah 100, wenn man den Sahaba radiallahu anhum richtig folgt, dann gehört man ebenfalls zu dieser Ayah. Richtig. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Und diejenigen, die ihnen in Güte folgen. Das bedeutet, alle anderen, die hinter ihnen kommen, so kann man zu dieser zu Ayah gehören. Wallahu ta'ala ala wa ta'ala. Wenn man den Sahaba bestimmt, ist es auch ein Konsens? Also der Gelehrten, dass man kein Wenn man die Sahaba beschimpft, ist das ein Konsens aller Gelehrten, dass man die Sahaba, dass man zu einem Kafir geworden ist, mit der Voraussetzung, dass man sie allgemein, das heißt insgesamt beschimpft. Nicht ein Einzelnen, sondern, dass man sagt, insgesamt, die Sahaba sind Kuffar. Ja, dann ist man ein Kafir, das ist richtig und das ist Ijma. Na. Tfadl. Ich habe aus meiner Schule einen schiitischen Freund. Na. Und, er sagt mir, dass er nichts gegen die Sahaba und auch die Frauen des Propheten akzeptiert. Hm. Ich kenne ihn auch sehr gut und ich denke nicht, dass er mich irgendwie anlügt. Darf ich trotzdem mit ihm befreundet sein? Der Bruder sagt, er kennt jemanden in seiner Schule, der ist Schiite, aber der sagt nicht, dass er die Sahaba schlecht macht oder dass er schlecht über sie redet oder sie hasst oder sonstiges. Wenn er die Wahrheit sagt, unterstreiche, was ich sage, wenn er die Wahrheit sagt, denn eine Akida-Sache bei ihnen, bei den Schiiten, ist, dass sie was lügen in der Religion. Okay? Wenn er die Wahrheit sagt, dann, inshallah, gehört er nicht zu den anderen. Wenn er aber sagt, Abu Bakr und Umar, sag ihn, sag radiallahu an. Möge Allah mit ihnen wohlgefällig sein. Sag ihn, sag radiallahu an. Dann wirst du sehen, wie es rauskommt. Wenn er sagt, später, dann weißt du, er hat dich tief angelogen. Na. Okay? Fadda. Gab es auch andere Sahaba, die als Kuffar gestanden? Gab es Sahaba, die... Was haben wir denn gesagt, Achif? Du hast bei der Definition nicht... Nein, ich meine, am Anfang waren die Sahaba, danach sind die kein Sahaba. Die sind keine Sahaba. Dann sind die keine Sahaba. Ich meine, waren... Habe ich doch ein Beispiel gesagt, von demjenigen, der die Offenbarung aufgeschrieben hat. Auch andere Beispiele? Damit ja, natürlich. Der Prophet Sassalam hat ein paar töten lassen, richtig? Ja. Na? Kannst du dir erzählen? Nein. Na, zum Thema noch Frage? Tja. Das ist richtig, dass derjenige, der sagt, dass Aisha eine Sani ist, der ist ein Nahkämpfer. Derjenige, der über Aisha radiallahu anha sagt, sie ist eine Unzuchttreibende, er ist mit Ijma aller Gelehrten einkämpfen, um diesen Ijma haben viele Gelehrten festgehalten. Na, tfadal. Ich habe eine Frage, aber jetzt nicht zum Thema. Erstmal zum Thema, na. Die Schia sagen oder werfen vor, dass er nur 2 Jahre den Propheten begleitete. Sie sagen, wie kann es sein, dass er in diesen 2 Jahren so viele Ahadith überliefert? Wie antwortet man gegenüber den Schia, dass sie sagen, der großartige Gefährte Abu Huraira radiallahu anhu, im Übrigen, sie lieben ihn sehr besonders, ja? Ihr wisst, wie ich das meine. Wie kann er in der ganzen Zeit so viele Hadithe überliefert haben, wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam doch nicht so eine lange Zeit begleitet hat? Erstmal, Abu Huraira radiallahu anhu hat über 5500 Hadithe überliefert. Warum? Abu Huraira radiallahu anhu, während andere Leute essen und trinken waren, stand er neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat Hadithe gelernt. Nummer 1. Während die anderen, wie ich sage, gegessen und getrunken haben, hat er neben ihm gestanden und Hadithe gelernt. Nummer 1. Das heißt, er hat versucht, rund um die Uhr beim Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bleiben. Nummer 1. Nummer 2. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht für Abu Huraira, dass er nie wieder einen Buchstaben vergisst von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagt. Und Nummer 3, ihr Hass gegenüber Abu Huraira. Abu Huraira sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulallah, mach Dua, dass keiner von den Gläubigen mich hasst. Wenn die Schiiten ihn hassen, dann weißt du, sie sind keine Gläubigen. Hadith ist bei Imam Muslim. Das ist der beste Beweis, dass sie keine Gläubigen sind. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht. Niemand unter den Gläubigen hasst Abu Huraira. Hast du Abu Huraira? Hast du Abu Huraira? Hast du Abu Huraira? Ja, aber die Schia machen das, weil sie keine Gläubigen sind. So einfach. So einfach ist die Sache. Na, ja, noch zu ihm, ich habe auch gehört, dass Abu Huraira, dass er so arm war, dass er sogar in der Moschee des Propheten geschlafen hat. Stimmt das? Abu Huraira radiallahu an, er war ein sehr, sehr armer Mann und er gehörte zu dem Stamm von Ahlus Sufa. Die waren die Ärmsten. Ich erzähle dir, wie arm sie waren. Sie beteten hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Überlieferung bei At-Tirmidhi und Sahih. Sie beteten hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin brachen einige von ihnen zusammen aus was? Aus Hunger. In Ohnmacht. Dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen hin. Er sagte zu ihnen: Wenn ihr wüsstet, was Allah für euch im Paradies vorbereitet hat, dann würdet ihr euch noch mehr Hunger wünschen. Und Abu Huraira gehörte zu diesem Stamm. Er gehörte zu diesem Stamm. Und ich habe seine Geschichte erzählt. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von Abu Huraira radiallahu an, wie er die Sahaba befragt hat nach Ayat, die er kannte, nur damit sie ihn in der Zeit einladen zum Essen. Na? Es gibt eine Geschichte, könnt ihr euch anhören dann, inshallah ta'ala. Na, jazakumullah khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, liebe Geschwister, auch an so einem heißen Tag muss der Muslim trotzdem seine Religion praktizieren. Manche denken, wenn es so heiß ist, dann kann man die Religion ersetzen mit Eis essen und grillen gehen, das Üble tun, möge Allah azza wa jal uns bewahren. Der Muslim praktiziert an jedem Tag, zu jeder Zeit, bei jedem Wetter seine Religion. Der Muslim folgt immer seiner Religion und nicht seinen Gelüsten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer auf einem geraden Weg befestigen. Das letzte Mal hatten wir über die Stellung der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum gesprochen und wir haben auch über die Pflichten gesprochen, die wir ihnen gegenüber haben. Und wir haben auch über das Urteil gesprochen, über diejenigen, die die Sahaba radiallahu anhum als Kuffar bezeichnen. Das war der letzte Unterricht. Heute, insha'Allah ta'ala, liebe Geschwister, werden wir erstmal über Ahlul Bayt reden. Wer sind die Leute von Ahlul Bayt? Dann werden wir über die Aqidah von den Schia sprechen, was ihre Aqidah ist, was ihr tatsächliches Gesicht ist. Und wir werden dann über den Urteil der Schiiten sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer gerecht und wissend lassen. Wer sind die Ahlul Bayt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hatte eines Tages eine Rede gehalten. Und diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad, rahmatullah alaih, in dieser ausführlichen Version. Er sagte: Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. O ihr Menschen, wahrlich, es ist bald Zeit, dass ich zurückgerufen werde. Das bedeutet zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass mir meine Seele genommen wird und ich werde diesen Ruf antworten. Und er sagte weiter: Wa ana tarikun fikum thaqalain. Wahrlich, ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge. Ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge. Awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan-nur. Das eine ist das Buch Allahs, in dem Licht und Rechtleitung ist. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ. So nimmt das Buch Allahs und haltet daran fest. وَأَهْلُ بَيْتِي. Und das zweite von den gewichtigen Sachen ist, was heißt أَهْلُ بَيْتِي? Das bedeutet, die Familie meines Hauses. Die Familie meines Hauses. أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. Er sagte dieses dreimal. Das bedeutet, er sagte zu ihnen, zu den Sahaba radiallahu anhum: Ich erinnere euch an Allah in Bezug auf die Leute meines Hauses. Dreimal. Und dann sagte er weiter in dieser ausführlichen Überlieferung, nochmal, das ist die ausführliche Überlieferung, es gibt davon verkürzte Überlieferungen im Sahih, aber diese ausführliche Überlieferung ist bei Imam Ahmed, rahmatullah alayh. Dann sagte er, فَقَالَ لَهُ حُسَيْن, so sagte Hussein zu ihm, وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدِ. Hussein sagte zu Zayd, also nicht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern zu Zayd, er sagte, und wer sind die Leute des Hauses, wer sind sie? Dann sagte er weiter, أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ, sind die Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht diejenigen, die zu den Angehörigen seines Hauses zählen? So sagte er, Zayd, نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ, doch seine Ehefrauen gehören zu den Leuten des Hauses. وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَ بَعْدَهِ, aber die Leute des Hauses sind diejenigen, die keine Sadaqa annehmen dürfen, die keine Sadaqa annehmen dürfen, denen es verwehrt ist, eine Sadaqa anzunehmen. قَالَ وَمَنْ هُمْ, und er sagte, wer sind sie? قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ, sie sind die Leute von Ali, von der Familie von Ali, wa alu Aqil, und von denen, von der Familie von Aqil, wa alu Ja'far, und der Familie von Ja'far, wa alu Abbas, und von der Familie von Abbas. Qala kullu ha'ula hurima as-sadaqa, als sie, ihnen ist es nicht erlaubt, eine Sadaqa anzunehmen. Das heißt, wenn sie die Sadaqa verteilen wollen, die sie bekommen haben, okay. Aber sie selber, für sie, dürfen das nicht in Anspruch nehmen. Tayyib. Ihr könnt euch vorstellen, liebe Geschwister, und das kennen wir von Leuten von Ahlul Bid'ah, dass sie Überlieferungen nehmen, die natürlich ihnen in den Kram passen, und sie sagen dann, das ist unsere Religion, und sie lassen alle anderen Überlieferungen, die entgegen dem stehen, aus. Warum? Weil sie wollen einen bestimmten Weg verfolgen, und dieser Hadith oder ein Teil vom Hadith oder ein Teil von einer Ayah unterstützt sie in dem, was sie den Leuten eigentlich als ihren Weg offenbaren wollen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Die Leute der Bid'ah, die Leute der Gelüste, sie nehmen nicht die Religion als Gesamtes, sondern sie nehmen ein Teil. Ein Teil, der ihnen nützt oder nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das gesagt. Er sagte uns, هو الذي أنزل عليك الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf dich, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Buch herabgesandt. Was gibt es in diesem Buch? Es gibt Ayatun Muhkamat. Das bedeutet eindeutige Verse. Und es gibt was? Und mehrdeutige Verse. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er über den Koran spricht, über seine Worte, was diejenigen anbelangt, in deren Herzen was? Was? Krankheit ist. Und die, was erzeugen wollen? Eine Fitna. So werden sie, welche Ayat nehmen? Die eindeutigen oder die mehrdeutigen? Die mehrdeutigen. Und deswegen, die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sie bringen immer die mehrdeutigen Ayat zu den eindeutigen zurück. Und wir haben oft darüber gesprochen, liebe Geschwister, was mehrdeutige Ayat sind. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, wahrlich die Gläubigen und die Juden und die Christen und die Sabäer, wer auch immer etwas Gutes tut und an den jüngsten Tag glaubt, so braucht er nicht traurig und nicht ängstlich zu sein. Nicht ängstlich und nicht traurig zu sein. Diese Ayah, wenn man sie so liest, dann könnte man denken, wer kommt noch ins Paradies, außer die Gläubigen, die? Die Juden und Christen. Die Juden und Christen. Sie nehmen ja auch diese Ayah, um uns zu sagen, schaut mal, wir sind bestätigt bei euch im Koran. Aber die Ärmsten, sie wissen nicht, dass dieses nur eine Ayah ist, die eventuell einen mehrdeutigen Charakter hat, aber in anderen Ayah finden wir eine eindeutige Aussage. Und derjenige, der nach einer anderen Religion strebt als den des Islam, so wird er niemals, so wird es niemals von ihnen angenommen sein. Eindeutig? Warum sollen wir diese nehmen, wenn wir diese haben? Das ist die Sache, liebe Geschwister. Das sind die Leute, die haben Krankheit im Herzen. Sie wollen eine Fitna erzeugen und nehmen einen Teil. Wir haben diesen Hadith. Erstmal der Hadith bei Imam Ahmad, und die Hadith-Gelehrten, sie sagen, er ist authentisch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, es gibt zwei gewichtige Dinge, die ich euch nahelege. Einmal den Koran, Al-Karim, darüber brauchen wir nicht zu reden. Und dann sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ich erinnere euch bei Allah, das bedeutet, lasst das nicht aus, an die Angehörigen von Ahlul Bayt, von dem Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, diese Überlieferung wird von wem gern genommen? Von den Schia. Teil. Wir wollen darüber reden, weil wir haben ja die gesamte Überlieferung gehört. Dann sagte einer zu Zayd, er sagte zu ihm, Hussein, er sagt, sind die Ehefrauen nicht von Ahlul Bayt? Wer sind die Ehefrauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zum Beispiel Aisha radiallahu anha, Khadija und so weiter und so fort. Hafsa und die großartigen Ehefrauen. Eine Frage, liebe Geschwister. Akzeptieren die Schia diese Frauen? Ja oder nein? Na? Sondern sie sagen über sie die übelsten Wörter, die man nur sagen kann. Glauben sie an Ahlul Bayt? Ja oder nein? Ja. Die Schia, glauben sie an Ahlul Bayt oder nicht? Ob sie glauben. Ob sie daran glauben. Wir haben doch gesagt, auch die Ehefrauen gehören zu der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach dieser Überlieferung nicht. Weil sie sind die größten Lügner. Weil sie kommen immer mit den Leuten des Hauses. Ja, die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören dazu. Das bedeutet, diese Leute haben letztendlich nur 8, 9 Söhne von Ali radiallahu anh akzeptiert und gesagt, das sind alle Ahlul Bayt und die anderen lassen wir aus. Frage, sagt das dieser Hadith? Antwort, nein. Und daher ist das falsch und eine Lüge zugleich, und das ist das, was wir von diesen Leuten kennen, dass sie sagen, wir folgen Ahlul Bayt. Wenn ihr Ahlul Bayt folgt, wallahi al-azim, dann akzeptiert ihr die Leute, die auch dazu gehören. Die Ehefrauen allesamt gehören zu den Angehörigen des Hauses. Hamza, radiyallahu anhu arda, er war der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Für die Schia ein Kafir. Für die Schia ein Kafir. Gehört er nicht zu Ahlul Bayt? Natürlich gehört er zu Ahlul Bayt. Deswegen, liebe Geschwister, sie haben letztendlich sich ein Puzzle zusammengestellt, wer zu Ahlul Bayt gehört und wer nicht. Und das ist nicht unsere Akida. Unsere Akida ist das, was wir aus den Überlieferungen entnehmen und wir sagen, wenn diese Leute definiert wurden, dass sie zu Ahlul Bayt gehören, dann darfst du dir nicht hier jetzt eine kleine Landkarte aussuchen und deine eigenen Inseln auf diesem Gebiet sozusagen zusammenstecken. Das ist nicht erlaubt hier diesbezüglich. Aber natürlich, wir sagen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wir lieben Ahlul Bayt. Warum? Weil wer uns daran erinnert hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wallahi, wir sagen das wahrhaftig. Wir sind keine Lügner, indem wir etwas sagen, was nicht unsere Religion uns geboten hat zu lieben. Wir lieben, was Allah liebt. Und wir lieben, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt. Und wir lieben nicht, was Allah nicht liebt. Und wir lieben auch nicht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht liebt. Also haben wir diese Leute, die zu Ahlul Bayt gehören. Das sind die Leute von, was haben wir gesagt? Von welchen Stämmen? Von welchen Familien? Von Abbas. Von Ali, von Abbas, von Aqil und von haben wir schon gemacht. Nein, nein, ich meine jetzt nur, die er aufgezählt hat. Und? Nein, das ist die Familie. Na. Ihr sagt alle das richtig. Aber die wir jetzt gerade in dieser Überlieferung aufgezählt haben. Aqil. Nam? Jafar. Da ist er. Jafar, genau richtig. Habt ihr von dem Namen gehört? Jafar ibn Abi Talib. Wer ist das? Der Sohn von? Von? Eine Frage. Wer ist Ronaldo? Ronaldo kennt ihr, hä? Rolandino kennt ihr auch. Heißt du Rolandino? Irgendwas Gerolltes auf jeden Fall. Nein. Das ist der Sohn von Ali ibn Abi Talib, Jafar. Radiallahu anhu wa arda. Kennt ihr einen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, der sagt, er liebt Jafar nicht? Kennt ihr einen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, er sagt, er liebt Ali nicht? Oder er liebt Aqil nicht? Oder er liebt Abbas nicht? A'udhu billah. Niemand, der wahrhaftig ist von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wird dieses sagen. Deswegen, liebe Geschwister, haben wir jetzt ein Bild, wer die Leute von Ahlul Bayt sind. Natürlich dazu gehören nochmal. Es gehören diese, die wir gerade aufgezählt haben. Dann gehört dazu die Familie von Abdul Muttalib und die Familie von Banu Hashim. Aber natürlich von Abdul Muttalib. Jeder Abu Talib. Können wir ihn lieben? Dürfen wir ihn lieben? Antwort nein. Mit Sicherheit nicht. Denn er ist ein Kafir gestorben. Und schaut mal, subhanallah, Ali war sein Sohn. Ali ist einer der besten Sahaba und sein Vater ist eins. Kafir gestorben. So ist das. So ist das, liebe Geschwister. Und so war das immer in der Geschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir innerhalb von einer Familie Leute vorgefunden haben, die waren auf dem Islam und sie werden in das Paradies gehen, wie zum Beispiel Abu Jahl war einer der größten Feinde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Sohn Ikrima ibn Abi Jahl war was? Ein Sahabi. Ein Sahabi. Deswegen, wir haben manchmal in einem selben Haus Leute, die sind schlimme Kuffar und Leute, die sind gläubig. Das war damals schon so gewesen. Teil. Natürlich haben wir jetzt einiges gehört über Ahlul Bayt und wir wissen jetzt, wer diese Leute sind. Das sind die, die wir aufgezählt haben. Das sind auch ebenfalls die Ehefrauen, die dazu gehören und auch die befreiten Sklaven von diesen Angehörigen des Hauses. All sie sind Ahlul Bayt, liebe Geschwister. Teil. Dann kommen wir. Das wird jetzt nicht im Buch gefragt, aber es ist wichtig, dass wir diese Fragestellung ebenfalls erläutern. Warum? Damit wir auch wissen, wer diese Schia sind. Lasst uns reden über die Aqida der Schia. Wer sind sie? Wie viele Gruppierungen gibt es? Was ist das Urteil von Ahlus Sunnah wal Jama'ah bezüglich dieser Leute? Und natürlich, wenn wir über die Schia reden, dann reden wir nicht über eine einheitliche Gruppe. Aufpassen. Wir reden nicht über eine einheitliche Gruppe, sondern wir reden über im insgesamten drei Gruppen. Natürlich, sie haben viel mehr Untergruppen. Und es gibt sogar Untergruppen, die werden sogar von einigen Schiiten selber als Kuffar gesehen. Das heißt, die machen Takfir mit ihren eigenen Leuten. Wir reden aber im Gesamten über drei Gruppen. Erstmal die Imamiyya. Die Imamiyya, das sind diejenigen, die glauben an die 12 Imame, liebe Geschwister. Sie glauben an die 12 Imame von der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der erste von ihnen ist Ali ibn Abi Talib radiallahu an, sagen sie von diesen 12 Imame. Und der letzte ist Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Das ist derjenige, den sie als Mahdi erwarten. Und sie sagen, er ist damals schon im 3. Jahrhundert vom Hijri-Kalender, vom islamischen Kalender, in eine Höhle reingegangen, in Samarra, da ist er hereingegangen und sie warten darauf, dass er herauskommt und sie zum Siege führt. Bedeutet mit anderen Worten, wenn wir sagen, er ist im 3. Jahrhundert nach dem islamischen Kalender in diese Höhle reingegangen, dann ist er jetzt ganze 1200 Jahre in dieser Höhle versteckt. Und das ist bei ihnen eine gewaltige Sache, ja? Dieser Mahdi, wir fragen eine Sache. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann zeigt uns doch den Mahdi. Wir gehen einmal mit euch in diese Höhle und dann zeigt ihr uns den Mahdi. Wenn ihr uns den Mahdi zeigt, dann werden wir euch glauben. Frage, haben sie den Mahdi gezeigt oder nicht? Ja oder nein? Ja oder nein? Was beweist, dass sie Lügner sind? Eine Frage, sie wollen doch, dass wir Schiiten werden, ja oder nein? Würden sich freuen, wenn du Schiite wirst? Eine Frage, dann sollen sie uns doch den Grund liefern, dass wir Schiiten werden. Sie bräuchten uns nur einfach eine Tür, ja, dass die machen die Tür von der Höhle auf. Mahdi, Mahdi, komm mal bitte kurz raus, nur kurz raus, für eine Sekunde, dass dich hier die Leute von Ahlus Sunnah sehen können, damit sie auch Schiiten werden. Komm doch mal kurz raus. Meine, was gibt's da zu tun in einer Höhle? Er würde sich eigentlich freuen, dass er mal Gesellschaft bekommt, oder? Wenn er die ganze Zeit in einer Höhle ist. Hier sehen wir, dass sie Lügner sind. Ja, diese Person soll ihr Mahdi sein. Wallahi al-Azim, sie werden ihn nicht zeigen, weil er nicht da ist. Okay. Liebe Geschwister, diese Leute, diese Aqida von diese Imamiyya, sie werden auch Rafida genannt. Habt ihr bestimmt gehört, diesen Namen Rafida, Rawafid ist die Mehrzahl. Was ist mit ihnen? Was bedeutet dieser Name? Rawafida heißen sie, weil sie abgelehnt haben. Im Arabischen, wenn du sagst, huwa rafada, er hat etwas abgelehnt. Er hat etwas abgelehnt. Was haben sie abgelehnt? Sie haben die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum abgelehnt und sie als Kuffar bezeichnet und allen voran die Führerschaft der zwei Sahaba, Abu Bakr und Umar radiallahu anhum. Und sie haben Zayd ibn Ali abgelehnt, weil sie zu Zayd damals gegangen sind. Und Zayd war einer, der in der damaligen Zeit gelebt hat. Sie sind zu ihm gegangen und sie haben ihm gesagt, Zayd, sag, dass du dich von Umar und Abu Bakr distanzierst. Dann hat Zayd ibn Ali radiallahu anhu gesagt, über Abu Bakr und Umar radiallahu anhu. Das heißt, er hat was? Abu Bakr und Umar bestätigt. Sie haben gesagt, du bist abtrünnig geworden, weil du sie bestätigt hast. Und er hat gesagt, sie haben es abgelehnt. Seitdem wurden sie Rawafid genannt oder Rafida in der Einzahl, liebe Geschwister. Welche Aqida haben sie? Erstmal, sie übertreiben in ihren 12 Imamen. Wir haben gesagt, der erste von ihnen, von diesen 12 Imamen, ist Ali ibn Abi Talib, wie sie sagen, und der letzte war Ibn al-Hasan al-Askari. Sie übertreiben in ihren Imamen und sie sagen, dass sie fehlerfrei sind. A'udhu billah. Nicht mal Ali ibn Abi Talib war fehlerfrei, radiallahu anhu arda. Hat man einen Beweis, dass Ali ibn Abi Talib Offenbarung von Allah bekommen hat, dass er fehlerfrei ist? Antwort, ja oder nein? Also, können wir sagen, er ist fehlerfrei? Niemals. Aber wer hat Offenbarung bekommen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und noch mehr, sie übertreiben so sehr, dass sie sogar Anbetung diesen 12 Imamen widmen. Wie zum Beispiel, dass sie von ihnen bitten, dass sie sagen, ja Imam so und so, hilf mir. Und er ist tot. Und dass du jemand Toten um Hilfe bittest, großer Kuffer oder kleiner Kuffer, haben wir gelernt? Na, großer Kuffer, du hast den Islam verlassen, denn du darfst niemand anderen bitten, außer Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jalla sagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Moscheen gehören doch Allah. Und so ruft neben Allah niemand anderen auf. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ibn Abbas radiallahu an, der mit ihm auf dem Reittier geritten ist, er sagte zu ihm, إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Wenn du um Hilfe bittest, so bitte nur Allah azza wa jalla um Hilfe. فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Und wenn du jemanden bittest, dann bitte nur Allah subhanahu wa ta'ala. Hier haben wir einen klaren Beweis, dass niemand in unserer Religion anderes gebeten werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie machen Tawaf für diese Leute, in ihrem Namen. Der Tawaf ist für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Anbetung. Dass man schlachtet. Was sagen wir, wenn wir schlachten? Was sagen wir? Bismillah und Allahu Akbar, sie schlachten für ihre Iman. Ha. Ist das Einzige, was sie in ihrer Aqidah tragen? Nein. Sie sagen, dass der Koran nicht vollständig ist, subhanallah. Und diese Sache haben wir schon oft erklärt. Wo ist der klare Beweis, dass der Koran vollständig ist und niemals gefälscht werden kann? Es gibt einige Ayat im Koran. Welche haben wir darunter gelernt? Naam, welche haben wir darunter gelernt? Shari? إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Allah hat es in die Hand genommen, diesen Koran zu bewahren. Was sagen Sie? Der Koran ist nicht vollständig. Sie sagen, es gibt dort einige Surah, die fehlen. Die Sahaba haben sie entfernt, weil sie gegen sie sind. Subhanallah. Und sie sagen eine Surah wie Al-Wilaya. Habt ihr das schon mal gehört? Al-Wilaya. Na. Natürlich, wenn ihr das liest, dann lacht ihr euch krank. Ne? Besser, man hält die Herzen rein. Und sie sagen Surah An-Nurain, die Surah von den zwei Lichtern. Habt ihr schon mal von solchen Surah gehört? Ja. Wir haben Surah An-Nur, ja, das stimmt. Aber Surah An-Nurain, das ist schon ein kleiner Unterschied. Das sind ja zwei Lichter auf einmal. Ja? Plötzlich ist ihnen ein Licht gekommen. Diese Leute, liebe Geschwister, sie haben gesagt, der Koran ist nicht vollständig. Und sie sagen, dass die Sahaba, unter ihnen Abu Bakr und Umar, ein Teil von diesem Koran genommen haben, damit diese klare Wahrheit nicht zu den Leuten gelangt. Subhanallah al-Azim. Eine Frage, ist Abu Bakr im Koran erwähnt? Antwort, ja oder nein? Ja. Natürlich. Dass er aufrichtig war und dass er seine Taten für niemand anderes macht, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, sie beschuldigen Leute, die Allah bestätigt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über Umar ibn al-Khattab, wenn es nach mir einen Propheten geben würde, wäre es Umar ibn al-Khattab. Und er sagte, Allah hat die Wahrheit auf der Zunge von Umar ibn al-Khattab gelegt. Die greifen Leute an und beschuldigen sie, dass sie etwas vom Koran genommen haben und deswegen sind sie für sie nicht vertrauenswürdig. Liebe Geschwister, dieses ist in einem Buch festgehalten, dass der Koran unvollständig ist. Und zwar gibt es eine Person, er hat dieses Buch geschrieben, Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabarsi, und Sie kennen Ihre Leute. Dieses Buch heißt Faslul Khitabi Fi Ithbati Tahrifi Kitab Rabb Al-Arba. Dieses Buch, darin haben Sie alles aufgeschrieben, was an Surah fehlt und dass der Koran nicht vollständig ist, liebe Geschwister. Sie sagen, dass die Mehrheit der Sahaba Kuffar sind. Und sie glauben, dass wenn sie sie beschimpfen, damit Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Und ihr seht das, wenn ein Schiri betet, der betet nicht wie wir. Erstmal die dritte und vierte Raka, er liest nicht die Surah Al-Fatiha. Sondern er bleibt im Tashahud erstmal und dann klopft er auf seine Oberschenkel. Habt ihr das mal gesehen? Das Klopfen der Oberschenkel hat zwei Bedeutungen. Einmal Jibril hat die Nachricht verraten. Das bedeutet, Jibril hätte die Nachricht nicht zum Propheten schicken sollen, sondern zu Ali ibn Abi Talib. Nummer eins. Großer Kuffer oder kleiner Kuffer? Das heißt, sie verkennen die Botschaft. Den Träger der Botschaft. Zweite Sache, das Klopfen auf ihren Oberschenkel. Sie verfluchen damit die Sahaba radiallahu anhu. Sie denken, ja, sie kommen Allah damit. Naja, schaut mal, wenn Shaitan dich in die Irre führt, wie du denkst, dass du Gutes machst, aber dabei, walayyadu billah, tust du nur Schlechtes und es wird deine Drangsal mehren am Tage der Auferstehung, liebe Geschwister. Sie sagen über uns, über Ahlus Sunnah, dass wir Kuffar sind und dass wir Najis sind, das heißt unrein sind. Deswegen, wenn ein Schiite dir zum Beispiel die Hand gibt, später geht er nach Hause und wäscht seine Hand, weil du was für ihn bist, du bist Najis, unrein. Das tut er, liebe Geschwister. Sie beschimpfen Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und wer Aisha beschimpft, der geht nicht nur gegen den Propheten Muhammad s.a.w. vor, weil der Prophet Muhammad s.a.w. er war verheiratet mit Aisha radiallahu anha. Und schaut mal, subhanallah al-Azim, sie haben doch gesagt, Aisha, die Frau vom Propheten s.a.w., hätte Unzucht begangen. Okay, eine Frage. Nach diesem Ereignis, ist der Prophet s.a.w. weiter mit ihr verheiratet gewesen oder nicht? Ja oder nein? Ja. Nachdem sie das heißt, sie behaupten, der Prophet sallam hätte weitergelebt mit einer Unzuchttreibenden. Er hätte weiter einfach so mit ihr gelebt. Und eigentlich, wenn sie das über Aisha sagen, dann gehen sie nicht nur gegen den Propheten sallam vor, sondern auch gegen Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah azza wa jal sie von über den sieben Himmeln freigesprochen hat, Aisha radiallahu anha, in 10 ganze Ayat in Surah An-Nur, liebe Geschwister. Deswegen sagt Al-Qadi Abu Ya'la, rahimullah ta'ala, einer der großen Gelehrten, er sagte, man qadhafa Aisha, bima barra'aha Allahu minhu kafara bila khilaf. Derjenige, der Aisha beschuldigt, mit dem, wo Allah sie freigesprochen hat, so hat er den Kuffer begangen, natürlich den großen, ohne eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَعِ Und er hat den Ijma' erwähnt, liebe Geschwister, von vielen Gelehrten. Derjenige, der über Aisha etwas sagt, radiallahu anha, so hat er diesen großen Kuffer begangen, weil letztendlich ist er gegen die Worte Allah subhanahu wa ta'ala vorgegangen, der sie freigesprochen hat von dieser unzüchtigen Tat, die sie ihr vorgeworfen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, das ist das Übel, was sie machen. Und ein Bruder, der selber dort war, er sagte zu mir, es gibt Bordelle im Iran, sie nennen diese Bordelle Aisha. Um sie zu verleumden, wal-iyadu billah. Das ist die Mutter der Gläubigen, ja? Und wir von Ahlus Sunnah wal-Jama'a, wir erlauben niemanden, dass er über die Sahaba etwas Schlechtes sagt. Wenn wir die Sahaba sagen, natürlich gehören dazu auch die Frau, die Sahabiyat und zusätzlich Aisha ist noch eine Ehefrau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, At-tayyibina li-tayyibat. Wahrlich die guten, die reinen Frauen für die reinen? Das heißt, wenn Aisha nicht rein ist, dann wal-iyadu billah. Versteht ihr jetzt, wie gewaltig die Sache ist, was sie eigentlich sagen? Aber sie trauen sich das nicht in diesem Maße zu sagen. Eine weitere Sache, die in ihrer Aqida ist, sie glauben an die Taqiyya, liebe Geschwister. Taqiyya bedeutet, dass man nach außen etwas anderes zeigt oder sagt, als woran man im Herzen glaubt. Taqiyya. Letztendlich, was ist das? Die Heuchelei. Letztendlich ist das die Heuchelei. Und sie machen diese Taqiyya, liebe Geschwister, nicht in einer Situation der Angst oder des Zwangs. Hier wäre es erlaubt oder nicht? Eine Person erhält dir eine Waffe an den Kopf und sagt, du bist kein Muslim, sondern ein Kafir oder ich werde abdrücken. Kannst du hier in diesem Fall sagen, ich bin ein Kafir? Antwort? Ja oder nein? Okay, trifft dich der Kuffer oder nicht? Nein. Hier Es ist dir erlaubt, das zu machen. Aber sie machen das in normalen Alltagssituationen, nicht in Situationen der Angst, liebe Geschwister, nur um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und sie sagen, Ja'far hätte gesagt, wal'iyadu billah. Und sie lügen über ihn. Ja'far hätte gesagt, At-taqiyatu dini wa dini abai. Die Taqiyya, das heißt das Lügen, ist meine Religion und die Religion meiner Väter. وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّ. Und es gibt keine Religion für denjenigen, der die Taqiyya nicht ausübt. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, dieses ist eine erfundene, eine erlogene Überlieferung über Ja'far radiallahu anhu wa arda. Natürlich hat er nie so etwas gesagt. Ja'far war einer von den Reinen, von den Besten derjenigen, die uns vorausgegangen sind, liebe Geschwister. Die Gelehrten sagen von Ahlus Sunnah wa Jama'a über diese Leute, was ihr Urteil ist, sie sagen, Madhhabu al-Shi'a al-Imamiyya, wir reden jetzt über die Imamiyya. Wir haben gesagt, das ist jetzt, es gibt drei Gruppen von den Shi'a, jetzt reden wir gerade über die erste. Al-Imamiyya, Madhhab Mubtada. Das ist ein Weg, der erfunden ist. Das bedeutet, er hat keine Berechtigung im Islam. Madhhab Mubtada fil Islami, dieser Weg ist ein erfundener Weg und er darf nicht praktiziert werden. Das ist, was die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a über diesen Weg gesagt haben. Dann lasst uns einige Aussagen hören von den großen Gelehrten von damals schon über diese Leute von Al-Imamiyya. So sagt Az-Zuhri, Rahimullah Ta'ala, Ma ra'aytu qawman, Allahu Akbar, Ma ra'aytu qawman ashbaha bin Nasara min Ar-Rafida. Ich habe nie ein Volk gesehen, was so ähnlich ist wie die Christen, die Nasara. Und er sagte, das sind die Rafida. Das heißt, sie ähneln den Christen sehr. Und Ibn Salam sagt, عَشَرْتُ النَّاسَ وَكَلَّمْتُ أَهْلَ الْكَلَامِ. Ich habe mit den Leuten geredet und ich habe mit ihnen diskutiert. Und er sagte, رَأَيْتُ أَوْسَخْ وَسْخًا ولا اكثر قذرا ولا اضعف حجه ولا احمق من الرافده. Und ich habe nie Leute gesehen, die schmutziger und verdorbener sind und die schwach sind in der Argumentation wie diese dummen Rawafida. So sagte er wörtlich. Ich habe nie Leute gesehen, die schmutziger waren. Und yani qadr ist etwas, was yani, Schmutz. Es ist noch eine Steigerung von Schmutz. Ja? Und die so schwach waren in den Überzeugungen mit ihren Argumenten wie diese dummen Rawafida, liebe Geschwister. Tayyib. Das sind die Imamiyya. Was ist ihr Urteil? Ihr Urteil ist, dass sie Kuffar sind. Sie sind keine Muslime. Ihr Urteil ist, dass sie Kuffar sind und keine Muslime. Unter den Gelehrten, die sie als Kuffar bezeichnet haben, ist Imam Malik rahmatullah alayh. Schaut mal, das war schon damals in der Zeit, ja? Imam Ahmad rahmatullah alayh, Al-Bukhari rahmatullah alayh, Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullah alayh, Muhammad ibn Yusuf, das sind Schuyuch von Imam Al-Bukhari. Und dann Al-Baghdadi, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir. Sie alle haben diese Leute als Kuffar bezeichnet. Und sie sind wahrlich Kuffar, weil sie noch was mit dem Islam zu tun haben oder nichts mehr. Sie haben nichts mehr mit dem Islam zu tun. Natürlich, nachdem wir auch ihre Glaubensinhalte kennengelernt haben, wie können sie mit dem Islam etwas zu tun haben? Das ist eine Gruppe. Wie heißt sie? Wie heißt denn diese Gruppe? Imamiyya oder Rafida. Rawafid ist die Mehrzahl. Dann gibt es eine andere Gruppe. Deswegen haben wir immer gesagt, passt auf. Nicht alle Schia sind... Nicht alle Schia sind... Kuffar. Eine andere Gruppe, sie heißen As-Zaydiyya. Natürlich, wir haben das vorhin gehört. Zu wem sind sie gegangen? Zu Zayd ibn Ali. Sie haben ihnen gesagt, sag über Omar und Abu Bakr das. Was hat er gesagt? Radiallahu anhuma. Das heißt, war er ein Guter oder nicht? Diese Leute, es gibt unter den Schiiten Leute, sie folgen Zayd. Rahimullah ta'ala. Und Zayd selber, er war nicht einer, der das Üble bezüglich dessen sagt, was die Imamiyya sagen. Und deswegen diese Zaydiyya, die gibt es vornehmlich im Jemen. Sie akzeptieren die Sahaba, sie beschimpfen die Sahaba nicht, sie verfluchen die Sahaba nicht. Aber sie haben gesagt, dass Ali die Führerschaft vor Abu Bakr gehörte. Das heißt, das Einzige, wo sie mit uns sozusagen in Konflikt stehen, ist bezüglich dem Khalifa. Wir werden diese Sache noch klären, inshallah. Bezüglich dem Khalifat. Insofern, hier diesbezüglich, die Zaydiyya, die im Jemen sind, sie sind die Nächsten zu Ahlus Sunnah wal Jama'a von den Schia. Sie haben natürlich hier und dort einige Bid'ah, aber nicht vergleichbar mit den Imamiyah. Und deswegen, diese Leute, sind sie Kuffar oder nicht? Natürlich nicht. Diese Leute sind keine Kuffar, liebe Geschwister. Dann gibt es Al-Ismailiyah. Ismailiyah, vielleicht habt ihr von ihnen gehört. Diese Leute, so sagen die Gelehrten, dass sie gesagt haben, dass der Koran verborgen ist. Das heißt, dass es verborgene Bedeutung vom Koran gibt. Bedeutung, an den wir nicht gelangen können, weil das nur ihre Führer haben. Die Aussage ist was? Ist Kuffer. Die Aussage ist Kuffer. Na, deswegen, diese Leute gehören ebenfalls zu ihm. Wenn wir über die Imamiyah sprechen, sie bilden die größte Gemeinschaft unter den Schia. Die Imamiyah, sie bilden die größte Gemeinschaft unter den Schia und sie sind vornehmlich im Iran, sie sind vornehmlich in Afghanistan, im Irak. Natürlich, jetzt seid ihr, subhanallah al-Azim, wir haben gerade eine Aussage von einem Gelehrten gehört, dass er niemanden ähnlicher gesehen hat wie die Christen als die Rafida. Frage, wen haben denn die Christen die Macht gegeben im Irak und in Afghanistan? Den Schia. Weil sie sich ähnlich sind. Sie sind eigentlich Brüder. Sie sind Brüder. Deswegen haben sie ihnen die Macht gegeben. Natürlich haben sie ihnen die Macht gegeben, weil diese Leute für sie am vorteilhaftesten sind, liebe Geschwister. Na, das heißt, nicht alle Schiiten sind Kuffar. Man muss schauen, was diese Schiiten tatsächlich glauben und ob diese Inhalte, an die sie glauben, mit dem Islam übereinstimmen oder nicht. Aber rausgenommen sind davon die Imamiyah. Rausgenommen sind davon die Imamiyah. Diese sind wahrlich Kuffar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Deswegen, liebe Geschwister, man soll aufpassen und kein schnelles Urteil treffen. Wir haben gehört, dass diese Leute insgesamt in drei Gruppen, natürlich es gibt mehrere Gruppen, aber allgemein können wir sie in drei Gruppen zusammenfassen. Die Imamiyah sind Kuffar. Was die Zaydiyah anbelangt, so sind sie keine Kuffar. Und was die Ismailiyah anbelangt, so haben sie, wenn sie Kuffer-Glaubensinhalte haben, dann gehören sie ebenfalls zu ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Im Übrigen vielleicht noch eine Sache bezüglich der Alawiyah. Wer sind die Alawiyah? Die Aleviten. Selbst die Schia sagen, sie sind Kuffar. Selbst die Schia sagen über die Alawiyah, dass sie Kuffar sind. Ich meine, diese Leute sagen ja selber Alawiyah, sie haben eine andere Religion. Insofern sollen wir sie trotzdem als Muslime, sollen wir sagen, ach, auch wenn ihr eine andere Religion habt, wir haben Platz für euch im Islam. Gehören wir zu diesen Leuten? Nein. Diese Leute, über die brauchen wir nicht zu reden. Nein, über die Alawiyah. Deswegen ist das dieses Urteil. Na, wenn es Fragen gibt, habt ihr die Möglichkeit, sie jetzt zu stellen und die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Inshallah ta'ala, ich gebe euch heute etwas mehr Zeit für die Fragen. Ich habe extra nicht so lang gemacht, weil ich weiß, das Wetter ist sehr, sehr warm und viele Leute sind erschöpft. Die kommen wahrscheinlich gerade vom Schwimmbad, Seestraße oder so. Was sind die Dinge, die aus der Religion herausbringen? Kuffer. Natürlich, wir haben darüber schon einen ganzen Satz gemacht, bezüglich Schirk. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht der Satz 16 oder 17, da musst du gucken. Natürlich viele Dinge, die einen aus dem Islam herausbringen. Zum Beispiel, dass man andere bittet außer Allah. Dass man sagt, oh so und so, helfe mir. Ja, dieses ist nicht erlaubt. Mit helfe mir meinen wir nicht, dass ich sage zum Beispiel, Ahmed, bring mir mal bitte ein Glas Wasser. Okay, ich habe ihn hier auch gebeten. Aber das ist ja eine Sache, die kann er vollziehen. Sondern ich sage ihm zum Beispiel, Ahmed, vergib mir meine Sünde. Oder Ahmed, ich sage zu ihm, lass mich am Tage der Auferstehung ins Paradies reingehen. Oder gebe mir Rizq. Das sind Dinge, die nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Und deswegen, diese Dinge bringen einen aus dem Islam heraus. Zusätzlich, Dinge, die einem aus dem Islam herausbringen, ganz schnell. Na, was haben wir gelernt bis jetzt? Was bringt einem aus dem Islam heraus? Ach, Schirk. Schirk natürlich, aber wir wollen das ein bisschen verdeutlichen. Na. Dass man für einen Toten schlachtet. Großer Koffer. Ja, ich will Beispiel. Bitte? Über die Religion lustig machen. Wenn man Allah beleidigt. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt. Wenn man eine Person so wie Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Wenn man denkt, jemand wäre wie Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleicht oder seine Geschöpfe mit Allah vergleicht. Gräber anbetet. Die Sahaba vom Islam ausschließen. Wenn man etwas leugnet, was Allah bestätigt hat. Wenn man etwas leugnet, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat. Hexerei. Zauberei. Nein. Bila. Schauen wir nochmal. Überprüfen wir deine Aussage. Nein, das sind alles Taten des Kuffer. Wenn jemand sagt, das Khamis ist hässlich, ist dies eine Sünde oder ein Kuffer? Khamis? Meinst du, was bestimmt diese islamische Kleidung? Wenn man sagt zum Beispiel, ich will euch ein Beispiel geben. Ich glaube, ich weiß, was die Schwester meint. Zum Beispiel, man macht sich lustig über islamische Kleidung. Natürlich jetzt, wenn wir sagen islamische Kleidung, es gibt nicht die islamische Kleidung. Aber es gibt Bekleidung, die der Islam uns vorgeschrieben hat zu tragen. Ja, jetzt darf eine Frau in kurze Hosen rumlaufen? Antwort, nein. Darf sie im Minirock rumlaufen? Nein. Sondern sie muss sich komplett bedecken. Ein Hijab tragen. Wenn jetzt eine Person kommt und sie lacht über diese Schwester, weil sie einen Hijab trägt und verbindet das mit der Religion, die hat die Religion verlassen. Nein. Aber sie lacht über die Schwester, weil die Schwester komisch aussieht. Das nicht. Da ist sie nicht, aber natürlich ist sie hier eine große Sünderin. Ich denke, die Schwester meint das. Man darf sich nicht über die Religion lustig machen, ansonsten hat man die Religion verlassen. Zum Schluss darf jemand der Shahada sprechen, um sich in Sicherheit zu fühlen, wenn er etwas sagt oder getan und hat Zweifel, ob das Kuffer ist. Allah, Schwester, das ist so schwer von dir geschrieben. Zum Schluss darf jemand der Shahada sprechen, um sich in Sicherheit zu fühlen, wenn er etwas gesagt oder getan hat und zweifeln, ob das Kuffer oder nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich denke, wenn jemand jetzt einfach die Shahada spricht, damit er sagt, sicherheitshalber spreche ich mal die Shahada, weil ich werde vor Allah stehen, diese Shahada ist nicht angenommen von ihm. Natürlich nicht. Weil er diese Shahada, warum gesprochen hat? Aus Angst. Nehmen wir den Islam an, dass wir sagen, no, ich will mich jetzt erstmal in Sicherheit bringen und ich habe aber nichts mit diesem Glauben zu tun. Ist das die richtige Art und Weise, wie wir den Islam annehmen? Natürlich nicht. Na, deswegen, wer den Islam annimmt, weil das eine Religion ist, ein Lebensweg und er musste ja danach auch diesen Islam leben. Aber dass einer nur sagt, ich nehme den Islam an, sicherheitshalber, wenn ich mal vor Allah stehe, ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich vor ihm stehe, dann werde ich trotzdem ins Paradies gehen. Auto, wie lässt das ein Glauben? Natürlich nicht. Nein. Du brauchst nicht zu rufen. Wenn ich euch rannehme, nehme ich euch an. Gehen Jins auch in Kuffar, weil es bei denen auch zum Beispiel Exorzismus. Lass mal die Sache mit Exorzismus. Jins gehen auch in das Höllenfeuer. Sie sind genauso verpflichtet, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, wie die Menschen. Wie beten die Schiiten? Ja, habe ich gesagt, zum Beispiel in einem 4-Raka-Gebet, da beten sie die ersten 2 Raka mit Al-Fatiha. Sie lassen die Hände herabhängen. Das würde sie nicht zum Kuffer machen. Das würde sie nicht zu Kuffar machen, dass sie ihre Hände herabhängen lassen. Aber natürlich die Inhalte in dem Gebet, was sie ausführen, in der 3. und 4. Raka rezitieren sie nicht die Al-Fatiha. Und natürlich das Gebet, wo die Al-Fatiha nicht rezitiert wird, ist ungültig. Na, und das ist das Übel, was sie machen. Das Gebet hinter einem Schi'i ist ungültig. Ist die Zeitehe bei allen Schia erlaubt? Baraklofik, das ist eine allgemeine Sache von ihrem Glauben. Al-Mut'ah, das ist richtig. Na, bei den Schia ist das eine allgemeine Sache. Obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Imam Muslim deutlich gesagt hat, diese Mut'ah, das bedeutet die Zeitehe, ist verboten bis Yawmul Qiyamah. Noch deutlicher? Deutlicher geht's nicht mehr. Was bedeutet Zeitehe für die Leute, die das nicht wissen? Ein Mann möchte eine Frau heiraten, jetzt zum Beispiel für eine Stunde oder für eine Woche. Ich meine das im Ernst. Für eine Stunde oder für eine Woche oder für, sagen wir mal, 15 Tage. So, dann gibt er ihr eine Mahr und dann heiratet er sie für diese Zeit. Mit der Absicht, sie gleichzeitig scheiden zu lassen. Das ist die Zeit hier. Das bedeutet, das ist nichts anderes als Prostitution. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Welcher Strömung gehören die Schia im Libanon an? Beziehungsweise die mehr? Das sind die von Imamia, dieser Hassan Nasrullah. Nasrullah, wenn wir sagen Nasrullah, das ist derjenige, der Götzendiener ist, wal'iyadu billah, ein Irregegangener, ein Shaitan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm das geben, was er verdient. Dieser Hassan Nasrullah, der gehört zu dieser Imamia. Er hat sogar einen Link auf seiner Seite, wo er auf Al-Khomeini verweist. Und Al-Khomeini hatte eine klare Aqida, er ist ein Kafir durch und durch. Die Gelehrten haben ihn vom Islam ausgeschlossen. Welche Strömung haben wir, lieber? Zweite Frage, darf ein Moslem mit einem Ungläubigen handeln? Darf ein Muslim mit einem Ungläubigen handeln? Natürlich. Er kann sogar Geschäftspartner von einem Ungläubigen sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in seiner Zeit mit Juden gehandelt. Und es war bekannt, dass die Juden mit was handeln? Mit Zinsen, mit Riba. Das heißt, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit Riba gehandelt. Aber er hat mit Juden gehandelt, die sogar mit Zinsen gehandelt haben. Na? Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wir laden euch herzlich zur Khutbah am Freitag um 13.30 Uhr ein, inshallah ta'ala. Und montags ganz normal wieder in der Bilal Moschee. Der Unterricht war klofikum und sagt nach Hera, Subhanallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.